Hau rein. Wie schmeckt der dir? Den habe ich noch nicht probiert. Das Stachelschwein. Aber mir scheint, nach deiner dreitägigen Erholungsphase bist du tiefenentspannt. Scheint dir das so, ja? Ja, ich mache Jungswix. Jungswitze. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was jetzt kommt. Ich mach Jungswitze über Pipi-Geruch und du lachst. Mädchen, naja. Untypisch. Naja, du müsstest wissen, dass ich kein typisches Mädchen bin. Also die riecht wirklich nach Pfirsichlikör. Natürlich, nach was sonst. Aber ich weiß nicht, ob das meine war oder der von dir vorher. Natürlich meine. Mädchen riechen immer gut und Mädchen pupsen nie. Ich habe schlechte Erfahrungen mit Pfirsichlikör. Man soll ja nicht trinken, sondern riechen. Ja, bei Likör im Allgemeinen bin ich sehr skeptisch. Aber gut, anderes Thema. Was trinkst du da? Ich trinke heute erstmalig ein Porcupine Ridge, ein Syrah aus 2013. Gut, dass der gleich leer ist. Ja. Schmeckt saugut, geht aber in den Kopf. Keine Ahnung. Nachdem ich gestern wieder krankheitstechnisch ausgeschaltet war, hast du den Großteil der Flasche alleine getrunken? Was mich zu der Frage bringt, wie war denn dein Tag gestern? Was hast du gemacht? Du hast Hausaufgaben gemacht. Ah, nein. Brauche ich nicht. Also erstmal habe ich mich um dich gekümmert. Was nötig war. Und dann? Dann habe ich ein wenig DC-Videos geguckt. Was sind denn DC-Videos? Apple-Tech-Videos. Ist auch sehr schön, dass man im Urlaub dazu die entspannte Zeit hat. Und dann habe ich entschlossen, rauszugehen und dich allein zu lassen. Ja, was nötig war, wo bist du hingegangen? Was nötig war, dich allein zu lassen? Nein, dass du rausgehst. Musstest du doch mal dringend pupsen? Nein, ich habe geruht. Aber es war nötig, dass du rausgehst, weil du warst ein bisschen unleidlich. Bin ich dir auf den Sack gegangen? Oh, wenig. Ich war im South African National Museum. Worum ging's da? Was hast du gesehen? Also erstmal, das liegt im Company Gardens mittendrin. Mit den Squirrels? Genau. Und wird von vielen hochgelobt. Einmal von seinem Reiseführer. Zum zweiten vom Internet. Da dachte ich, du liegst flach, draußen ist nicht ganz so schön, deshalb ist das mal ganz gut, mich da alleine rumzutummeln. Auf dem Weg dahin habe ich erstmal die angekündigte Hausmeisterin getroffen. Nein, du hast sie getroffen. Ich habe nämlich noch den Müll runtergebracht. Brav. Was ich zu Hause nie tue, Anmerkung der Redaktion. Ich krieg schon wieder meinen Stress-Tinnitus. Dazu kommen wir gleich. Ah, ja. Ich habe den Müll runtergebracht und habe dann die, also wahrscheinlich ist es die, denn die Themen passten, die von unserer freundlichen Vermieterin hier, nein, Vermieterin ist nicht das richtige Wort, Gastgeberin, wir lassen nur die Hausmeisterin getroffen, die mich fragte, wer ich denn bin und wo ich denn wohne. Also in welcher Nummer ich wohnen würde. Der Find Nummer 9. Prima, hast du die gemerkt? Die Nummer, klar. Mhm, super. Und weiter? Und der erste Satz, wie angekündigt, war, dass wir dringend darauf achten müssen, dass die Türen zu sind. Ja. Also sowohl die zu dem Gang, wo man den Müll runterbringt, ja, als auch die beiden Haustüren unten. Ja. Wegen der Mörder. Ja, So, auch gesagt so, ja. Das Gespräch ging dann weiter, ob ich verheiratet bin und dass sie gerade sich um die Katzen ihrer Tochter kümmern, ja, die im zweiten Stock ganz hinten über den Gang wohnt, also den Müll runterbringt. Und dass man, wo ich denn herkommen würde, weil mein Akzent ist so toll. Oh! Ja, also das war nicht das einzige Lob, was sie mir während des Gesprächs entgegenbrachte, sondern auch auf die Frage, wie alt ich bin. Sie meinte, ach, ich sehe aus wie 26, nicht wie 36. Weil du wissen musst, dass die Frau über 80 ist. Erzählt hat und momentan nicht so gut aussieht, weil sie hat keine Zähne mehr. Deshalb das Gesicht eingefallen ist. Sie sähe sonst viel besser aus. Ja, klar. Und dass ihr mich ja mal mit ihrer Tochter verkuppeln könnt. Du hast vorher die Frage nach dem Verheiratetsein wie beantwortet? Ich habe gesagt, ich habe einen Girlfriend. Ja, mein Girlfriend ist ja nix. Naja, das zählt okay. Ja nicht. Ist okay, ich könnte mit ihr anschauen. Worauf wieder das Gespräch und ihr eindringlicher Blick machte dem Ganzen nochmal einen Ausdruck. Ich auf die Türen achten wollte wegen der Mörder und dass letztes Jahr die Mörder zugeschlagen hätten. Hier in dem Haus? Also nein, weil die Tür offen war. Und ich also am Rand erfahren habe, dass also die Mörder sind Autofahrer und ermorden also die Katzen, die rauslaufen und über die Straße laufen. Ja, das ist logisch. Ja, deshalb muss die Tür ganz wichtig, ja, und immer darauf achten, dass die Katzen drin bleiben. Okay, kein Problem, machen wir. Ja. Ich hatte dann so ein bisschen Probleme, von ihr wieder wegzukommen. Sie wohnt in Number One. War jetzt im zweiten Stock und ich frage dann so auf dem Weg nach unten, ob ich irgendwie helfen kann nach unten. Meinte, was ich denn tun wollte, ob ich sie tragen wollte. Gute Frage. Ja, da meinte ich, naja, nee, ich könnte aber wenigstens ihre Tasche nehmen. Ja, und ist dann ja so ein bisschen. Ja, aber eine Frau gibt ja nie ihre Tasche aus der Hand. Also, nee, weil die brauchst du zum Ausgleich. Der Weg nach unten, zwei Stockwerke, waren also 10 Minuten. Und ich hatte dann wirklich Probleme, auch von der Tür unten wegzukommen, wo sie mich tiefer in Gespräche verwickelte, was ja sehr, sehr nett war, aber ja. Schön, aber du bist dann irgendwann. Auch immer sehr persönlich und eindringlich. Deshalb muss man einen Schluck trinken. Aber du bist irgendwann schon ins Museum gekommen. Ich habe dann gesagt, ich hätte eine Verabredung und müsste Lulu groß. Immer gut. Ist jetzt nicht so, dass ich hier den Kontakt scheue oder so, aber ich finde es so ein bisschen anstrengend. Ja gut, da hatte unsere Gastgeberin ja vorgewarnt. Ja, aber ich hatte mehr Angst vor dieser Frau, was berechtigt ist. Unbegründet ist das richtige Wort. Das ist schon sehr, sehr nett. Aber wie gesagt, immer darauf achten, dass die Tür zu ist. Und warum hattest du Angst? Ich weiß nicht, im Unterton schwappte mit, dass das so ein Hausdrache sei. Fand ich jetzt euch ausgesprochen nett? Naja, manchmal hat man ja in so ein Mehrparteien-Miethäusern so ein Kümmerich. Na, jemand, der irgendwie so die Sachen beobachtet, irgendwie die Mülltonnen rausstellt, wenn die Müllabfuhr kommt. Auch wenn das jetzt nicht der Hausmeister ist oder so, sondern halt so jemand, der so ein bisschen Auge auf alles hat. Was gut sein kann. Ja, weil dann die Mülltonnen immer geleert werden, wenn gerade die jeweilige Müllabfuhr kommt oder dann auch reklamiert wird, wenn irgendwie ein Türschloss klemmt oder so, was aber halt auch ein bisschen nervig sein kann, weil man braucht es ja jetzt auch nicht immer unbedingt so diese Totalüberwachung zu haben. Ja, aber ich fand das jetzt nett und passend, also zu dem ganzen Flärchen passend und so Urlaub passend, weil das war einfach dieses freundliche auf einen zugehen, weißt du? Was ich dir heute gesagt habe, als wir von oben gekommen sind, von der Bushaltestelle, was mir total auffällt hier, ist, dass offensichtlich fremde Leute auf der Straße viel mehr miteinander reden. Also, egal ob sich was zurufen irgendwie oder nach der Uhrzeit fragen, das ist irgendwie kein... Schwierig zu beschreiben, es wirkt nie als Problem und als vollkommen normal. So, und nach der Uhrzeit ist ein gutes Ding, weil fragt man jemanden bei uns irgendwie nach der Uhrzeit, das ist ja schon ein Eingriff in die Persönlichkeitssphäre, weißt du, das ist ja kritisch, ja, es geht gerade noch, aber es ist schon kritisch. Ja, wobei ich wieder andersrum gehört habe, dass gerade diese Uhrzeitfrage genutzt wird, irgendwie um Leute dazu zu bewegen, ihr Smartphone rauszuholen, dann wird es abgegriffen. Gut, aber es war heute ein Beispiel, weißt du, wo einfach Kommunikation stattfindet. Es ist jetzt nicht das beste Beispiel für diese Kommunikation, wie ich meine, aber für diesen Vergleich zu uns, ja, weil das ist schon, finde ich, ein Eingriff in die Persönlichkeitssphäre. Hier reden irgendwie viel mehr auf der Straße miteinander, die dann, also die aus verschiedenen Richtungen kommen. Ich so öfter denke, oh, die kennen sich und gehen jetzt zusammen irgendwie weiter, aber gehen dann wieder in verschiedene Richtungen. Also hatten diesen kurzen 15-Sekunden-Kontakt, was du nicht hast, wenn du jemanden kennst. Weißt du? Ja. Also, so. Und das beobachte ich halt täglich. Mehrfach. Am Straßenecken, also wo Leute halt miteinander kommunizieren. Jedenfalls war ich im National Museum. Also muss man gerade einlenken. Ich muss mir irgendwie was anderes auch nebenher zu trinken. Erzähl mal was. Also, ich lag ja im Bett. So. Gleich noch sehr viel Asche trinken. Du darfst. Weil meine Erkältung ist dann doch ein bisschen hartnäckiger, als ich das selbst gerne möchte. Oder als wir das alle gerne möchten. Und ich will mich jetzt nicht in Jammereien ergießen, aber ich finde es gerade nicht so schön. Ich glaube, du entspannst total. Zu Hause bist du nie krank. Ja, wahrscheinlich gerade deshalb. Super, danke. Geh bitte weiter. Okay, ich war in dem Museum. Der Eingang ist total schön. Wurde dort nett begrüßt und habe mir eine Karte gekauft. Ich glaube, kostet 30 Rand. Also 2 Euro? Ja. Kommst dann unten rein und hast als ersten Raum war... ich glaube, Höhlenmalerei ist nicht das richtige Wort, ne, für Steinbemalung. Das ist nur so der... Kommt drauf an, wenn es in der Höhle ist, dann schon. Naja, du kennst doch immer die Fachbegriffe. Naja, also auf Stein gemaltes Zeug. Steinzeitlich oder nicht so? Sehr, sehr früh. Ich habe mir entsprechende Fotos gemacht. Die ich bislang nicht kenne? Nein, die ich auch nicht lesen kann. Also sehr, sehr früh. Sehr, sehr früh bis später. Das ist ja meine exakte Zeiteingrenzung. Danke dafür. Entschuldigung. Ja, dazu sage ich gleich noch was. Also ich habe mir die Zahlen da auch angeguckt und ich konnte das während meines Besuchs einteilen. Das ist aber nicht das, was hängen geblieben ist. Okay. Mir ist hängen geblieben, dass ziemlich viel hier aus der Gegend mit Tanz zu tun hat. Tanz? Ja, also bis zur Ekstase-Tanz. Also meinst du wirklich Tanz, die Bewegungsform, die Sprache? Ja, genau. Also okay. Riesen Trance-Dance nannten sie es da. Trance-Dance-Feste. Und es verschiedene Techniken gibt. Es gibt die Outline-Technik, wo also mehr ein Outline geritzt wurde in den Stein. Mit einem anderen Stein. Moment, was hat das denn jetzt mit Tanz zu tun? Nein, die Szenen, die sie darstellten im Stein. Ah, okay, die abgebildeten Szenen waren Tanzszenen. Genau. Und jetzt geht es um die Technik, wie das auf Schreiben übersetzt wurde. Mhm. Also es gibt eine Outline-Technik, die dann ausgemalt wurde, wie du zum Beispiel auf diesem Stein siehst. Ich wusste nochmal, den fand ich sehr schön. Das ist ein sehr früher. Mhm. Und ich total schön fand, war praktisch der erste, ich nenne es mal so, das war jetzt nicht so beschrieben, aber ich muss gerade, Entschuldigung, ich habe technische Probleme. Solange es nur das ist. Mein Telefon feststellen. Ich nenne es mal so, das ist der erste Kubismus. Ein uralter Elefant, der auch mit der Outline-Technik gemalt wurde, aber dann geometrische Figuren in diesen Elefanten gestanzt wurden. Als Ausmalung. Also nicht ausgemalt oder so, sondern geometrische Formen in den Elefant geschnitzt. Mhm. Das fand ich sehr beeindruckend. Das ist ein schöner Elefant. Ja. Ja, und man sieht auf der Haut, also man kennt sehr deutlich den Elefant und erkennt auch sehr deutlich auf der Haut eingeritzt einfach Strukturen aus überkreuzenden Linien. Ich würde es jetzt mal Rechtecke nennen, weil Quadrate sind es nicht. Ja. Ja, aber... Ja. Ja. Also das ist sehr herausragend, sehr früh gewesen und halt eine komplett andere, neue Technik. Darüber habe ich ein bisschen was erfahren. Ja, und dann viele schöne Steine gesehen. Mit zum Teil tollen Bildern. Aus dem Raum ist man dann irgendwie in einer Viertelstunde oder 20 Minuten durch, wenn man sich wirklich mit den Texten noch beschäftigt. Ich habe da noch alle Texte gelesen. Mhm. Und kommt dann relativ schnell in die C-Abteilung. Die hätte mich ja jetzt sehr interessiert. Ja, ja. Wie fandst du das? Ich muss ein bisschen überlegen. Also... Bei vielen weiß man nicht, meine Ahnung ist, dass das Modelle sind, was ich sehr gut finden würde, wenn da keine echten Fische hängen, sondern Fischmodelle, die alle in Originalgröße sind. Das ist toll, weil man geht recht nah durch, vorbei, unten drunter etc. und hat einfach Größenverhältnisse. Ja, die fehlen ja oft irgendwie, wenn man ein gedrucktes Bild hat oder auch ein Film oder eine Abbildung im Internet. Kann man die richtigen Größenrelationen immer schlecht einordnen. Mhm. Also dieses plastische Erleben fehlt ja dann oft. Das ist der Vorteil an einem Museum. Also ich gucke mal, welche Fotos gut geworden sind. Anmerkung komme ich auch noch gleich zu, warum viele wahrscheinlich nicht gut sind. Und stelle die in die Show Notes. Mhm. Also sieht man natürlich auf dem Foto nicht, aber man kriegt so einen leichten Eindruck. Das ist toll, wenn man da durchläuft. Haie, Rochen... Thunfisch, ja, ein Thunfischmodell, das ist auch das Modell, wo man vorbeigehen kann. Das ist irgendwie so 9,20 Meter oder so. Ein Thunfisch? Ja, ja, so hier, wie heißt das? Ist doch ein Thunfisch, oder? Halt eine Krake. Ein Kraken. Ein Thunfisch. Ein Thunfisch ist so ein klassischer Fisch in Fischform. Ja, ja, ja, stimmt. Na, also den haben wir auch in dem Aquarium gesehen, da haben wir den Yellowfin-Thun gesehen. Und den mit den gelben Flossen. Ich weiß, ich glaube, ich muss an dieser Stelle schneiden. Das glaube ich auch. Das ist ja voll das fiese Outing. Das ist halt... Jedenfalls ist das... Ein Krake. Ein Krake, was die detailgetreueste Kraken-Nachbildung der Welt ist. Echt? Ja. Das ist toll, weil man sieht halt die... Kraken, Bubbles unten, das ist verblitzt, genau. Hm? Saugnäpfe, alles voll toll und ja, der ist riesig. Es gibt ja auch da die Meer, irgendwie, dass es sogenannte Monsterkraken gibt, die dann wirklich in der tiefsten Tiefsee, in dieser schwarzen Zone leben und ungeahnte Größen erreichen können, also so Walgröße. Ja. Willkommen in der schwarzen Zone. Ja. Ne? Also ich meine, die normalen Kraken, die dann auch unter Umständen mal auf dem Teller landen, die sind ja jetzt eher übersichtlich. Ja. Aber die können sehr, sehr groß werden. Mhm. So, und dann kommt das meistbesprochenste irgendwie im Internet, der Walskelett. Das Walskelett. Der Wal, das... Das Skelett von dem Wal. Mhm. Das ist ganz toll. Ja? Das hängt an der Decke oben, mhm, also in so einem großen Raum, wo noch andere Fische hängen und andere Wale und Größenverhältnisse. Mhm. Hängt ziemlich weit oben. Aber die beiden Unterkieferknochen, mhm, sind so auf Tischhöhe auf dem Boden. Mhm. Aber hast du einfach das Skelett so ein bisschen auseinandergezogen? Ja. Nur die beiden Wangenknochen sind auf dem Boden. Und du kannst durch diese Wangenknochen gehen. Also du läufst den praktisch in den Mund. Oh. Und du merkst halt so, das ist so das übliche Wohnzimmer oder Wohnküchengröße, ja. Aha. Du könntest da gut ein kleines Restaurant drin eröffnen. So. Diese Experience ist ganz nett. Mhm. Ja, so kannst du halt da von unten betrachten und so und weißt einfach, also hast du eine Erfahrung, Wahlgröße zu dir. Ja. Was du anders nicht herstellen kannst. Nee, kannst du nicht. Ich glaube, dafür ist das menschliche Gehirn nicht gemacht. Also selbst wenn du Reportagen siehst, irgendwie mit Leuten, die zu Wahlen direkt hintauchen, gibt es ja manchmal. Sehr seltene Bilder, aber gibt es. Aber ich glaube, das menschliche Gehirn ist nicht dazu gemacht, irgendwie, um es zu verarbeiten, die direkte Relation ich zu Wahl. Ja. Selbst wenn man das in Fernsehbildern sieht, wie groß der Mensch in Relation zum Pottwal ist beispielsweise. Aber begreifen ist was anderes. Mhm. Und das ging ja extrem gut. Mhm. Und ja, ich nehme mal vorweg, das war ein guter Aspekt. Ich fand das Museum jetzt eher, kann man mal machen. Mhm. Eher Mittelmaß bis da drunter. So. Ich will jetzt nicht alles aufzählen, so, ja, kommen wir vielleicht gleich noch zu, aber es ist jetzt nicht was, da musst du unbedingt noch hingehen. Mhm. Das mit dem Wal war super und ich habe da so erstmal wirklich drüber nachgedacht, was muss eigentlich ein Museum haben, um ein gutes Museum zu sein. Mhm. Auch da sehr viel Text an der Wand, muss ich nicht im Museum gehen. Also Text, ja, ist, finde ich, im Museum im Stehen mit Leuten drumherum schwierig zu konsumieren. Ist im Buch viel besser. Also wenn, weißt du, die Textlast zu hoch ist. Mhm. So, also was muss ein Museum mir bringen, was, wo das Medium Museum am besten für geeignet ist. Und das sind halt diese Erfahrsachen. Und da war das extrem cool einfach, dieser Gang durch diesen Käferknochen durch. Mhm. So. Ich muss noch mal so ein bisschen abranten. Dieser große Raum, der also über 3 Etagen hochging, um auch diese riesen Skelette aufzuhängen, war schön. Es war so ein bisschen die Notbeleuchtung an. Es hingen zwar Scheinwerfer, große, mhm, ringsrum. Mhm. Die waren aber immer aus. In dem Raum extrem auffällig, du siehst es hier auf diesem Bild. Nur mal kurz, damit du weißt, wovon ich rede. Ich sehe nichts. Genau, es ist ein bisschen Notbeleuchtung. Ja. Total schummrig. Das zog sich mehr oder weniger durchs ganze Museum durch. Mhm. So für National Museum. Eine Sache, dass in vielen Schaukästen das Licht nicht geht. Eine andere Sache und überhaupt alles so ein bisschen wie so ein, ja, so ein bisschen Darkroom. Hm. Weißt du, wie ich meine? Das ist komisch. Es ist natürlich sehr, sehr schade, dass man aufgrund der spärlichen Beleuchtung einfach viele Details nicht sieht und auch offensichtlich, ich gucke jetzt hier auf so einen kleinen Handybildschirm, ein Bild dieses Walskeletts an und da geht natürlich auch viel von der räumlichen Wirkung einfach im Schatten unter. Gut, das ist anders, wenn du da drunter stehst, aber es ist trotzdem halt, ich weiß nicht, warum die Scheinwerfer aus waren, kaputt oder keine Ahnung, aber Nebensaison, Stromsparen, ich weiß es nicht. Mhm. Ich habe dann auch leider beim Rausgehen nicht mehr gefragt, was mir eigentlich da drin machen wollte, was mich einfach interessiert. Ja. Ja, also nicht, dass ich mich beschweren wollte oder so, ich wollte einfach, also einen Grund für essen. Ja. Die waren aber gerade so im Gespräch, echt, dass ich komme, weißt du? So, es war halt ein bisschen schade. Ja, kann ich verstehen. Ich habe dann noch was gelernt, und zwar die seitlichen Flossen vom Wal. Mhm. Ja? Weißt du, wie das Skelett aussieht? Nein. Die haben vier Finger. Ach. Ja, ich hier, da siehst du es. Also die seitlichen Flossen sind im Prinzip vier Finger, die dann mit einer zusammenhängenden Flossenschicht bedeckt sind. Ja genau, es ist eine Hand, also Handknochen. Nur der Daumen fehlt halt. Das ist ein Ding. Also das ist bei allen Walen so, da hängen ja mehrere Wale nicht in dieser Große. Und bei allen Walen, die haben diese vier Finger an der Hand. Wale ist ein Säugetier. Mhm. Das schon hat, ne? Ja. Also diese Parallelen da. Insofern, allein aus diesem Grund haben sich die Eintritt gelohnt, ja. So. Einfach eine Erfahrung gemacht, die ich so nicht hätte gemacht. Dann geht man weiter. Bisschen was überspringen, ja, Tiere, Robben, Pinguine, zum Teil gut, zum Teil ein bisschen reißerisch, stellt sicherlich die Realität dar. Mhm. Tiere sind nicht immer freundlich zueinander. An den Katzen, ich weiß nicht, ob Katzen immer so viele Zähne zeigen und immer so auf Aggressionsstatus sind. Nicht grundsätzlich. So, das, also Museum halt. Ja. Eine große Rattenabteilung. Ratten? Ja, also Ratten wirklich Evolution, ganz viele Spezies, relativ viel Text dazu. Mhm. Auch Verbreitung von Ratten und andere Länder und wie heißt es? Ich habe leider den Einstieg nicht gefunden. Ich habe probiert, also mal Texte quer zu lesen, um irgendwie reinzukommen, aber es war immer irgendwie so mittendrin. Ich habe den Einstieg in die Geschichte nicht gefunden. Mhm. Habe irgendwie 3 Minuten gesucht in diesem Rattenflügel. Und da war schon ziemlich spezifisch ausgestellt, also von Rattenkuscheltieren möchte ich es mal sagen, oder Rattenattrappen bis halt ausgestopften Ratten und Spezies und Bilder ganz viele an der Wand und so, aber wenn du die Story nicht ergreifst, ja, was die da ausstellen, also bringt's nichts. Der Sinn blieb dir verborgen. Ja. Okay. Also, liegt an mir, ja, vielleicht bin ich einfach von der falschen Seite reingegangen, aber fand ich zu schwer zu erfassen halt. Okay. So, es wurde auch als am Eingang als riesen Discovery, ja, und Feel the Pets, so, weißt du, so mäßig. Ich konnte dann nichts discovern und ja, blieb mir verborgen, bin ich da weitergegangen. Kam dann in einem Teil Besucher leer. Der war ziemlich toll für uns. Da gab es nämlich ganz viele Steine. Oh, Steine. Steine von überall her. Steine aus Deutschland und Schweden und von der ganzen Welt Steine. Das ist ja super. Und Erze. Man muss dazu wissen, wir haben also eine nicht zu verachtende Steinsammlung. Mhm. Also nicht, wir wissen nicht welche, aber es ist mehr so eine Zwecksteinsammlung. Oh, und die hatten, so ja, eine versteinerte Koralle. Aber ja, mit Steinen kennen wir uns aus, weil wir einmal einen Umzug gemacht hat, irgendwie mit mehr Steinen, als man so braucht, als Normalmensch. Der weiß, dass man da eine große Liebe dazu haben muss. Mhm. Mhm. Und dann Steine haben die wirklich alles da. Also das, was du auch gerade als versteinerte Koralle gesehen hast, ist ein richtiger Stein. Das ist keine Koralle, sondern ein Stein. Die haben sämtliche... Oh, gelbe Steine. Die haben sämtliche Grundstoffe, also chemischen Grundstoffen an Steinen. Ja, das ist Sulfat. Ah, super. Ich möchte Sulfat haben. Dann über Kupfer. Möchte ich auch haben. Graphit. Unbedingt. Also die ganzen Grundsteine bis auch dann über sämtliche Legierungen, Sonderformen und alles chemisch halt auch aufgeschrieben. Auch Edelsteine und Halbedelsteine und sowas. Ja, also auf der einen Seite und die wirklich Grundstoffe und Erz auf der anderen. Und da konnte ich mich relativ lang aufhalten. Das glaube ich. So. Ist zwar nur so ein Nebengang, aber der ist ganz schön. Mhm. Leider total dunkel. Mhm. Schade. So. Ja, das ist hier zum Beispiel unheimlich schön. Mhm. Was ist es? Das ist Kobalt. Kobalt? Mhm. Eine Kobaltlegierung. Also ich habe sowas Ähnliches mal in Europa gesehen, alles mit Schwefel. Mhm. Da gibt's, in Europa gibt es ja auch vulkanische Gebiete und da hat man manchmal auf dunklem Grund ja, so gelblich-grünliche Beläge, ja. Die dann Schwefel sind. Und der Kobalt auf dem Foto hier sieht so ähnlich aus, nur rosa. Mhm. Das zum Beispiel ist ein riesiger Quarz. Mhm. Also der Quarz ist 1,50 Meter. Oh. Das war schön. Ich bin dann weitergegangen und kam in die Dinosaurier-Ausstellung, ist ganz oben am Schluss. Ich hätte nachdenken sollen, wie ich das in Worte fasse. Also ich beschreibe jetzt mal. Also das ist ein Bild, ja. Das wollte ich gleich. Ja. Soll ich was sagen? Ja, übernimm du mal kurz, weil mir fehlt so ein bisschen die Ausdrucksweise also gerade. Man sieht hier das Bild eines nachgebildeten Dinosauriergeleges, sprich Dinosaurier-Eier auf sandigem Grund. Und nachgebildet werden soll offensichtlich der Schlupfvorgang. Es sieht aber so ein bisschen aus, als ob so Plastik-Barbisaurier aus Steinen rausklettern. Also, das fand ich jetzt noch das Hübscheste da. Oh. Deshalb habe ich es fotografiert. Nicht als Beweis für die, sondern weil ich es eigentlich ganz nett fand. Das andere war schlimmer. Oh, okay. Das sind halt Dinosaurier im Maßstab 1 zu 10 oder so. Keine Ahnung. Die mit gefletschten Zähnen, gefletschte Zähne, andere liegende Saurier essen oder einen anbrüllen oder halt Saurier-Nachbildung. Auch da gibt es Informationsgehalt über die Saurier in Südafrika. Oder in Afrika generell. Mhm. was im anderen Teil des Museums als mir zu viel Text, oder ich finde den Einstieg in den Text nicht wahr, wird einfach zu wenig Text. Mhm. Ja, es gab Dinosaurier in Südafrika. Und jetzt kommen die reißerischen Nachbildungen der Dinosaurier. Die Nachbildungen sind gut gemacht. Also, ja. Was waren dir zu viele Action-Szenen? Zu viele Action-Szenen und der... Ich weiß nicht, was mir das sagen soll oder zeigen soll. Ja. Ich hab sie auf. So. Kurzum. Wie schon gesagt, kann man mal machen, ist jetzt kein Muss. Vielleicht ist es auch während der Hauptsaison irgendwie mehr belebt oder besser sortiert. Oder mehr Licht? Mehr Licht, bestimmt. Die einzelnen Ausstellungen sind okay. Mal Interesse da, mal nicht. Man hat halt mehrere Ausstellungen, wie gesagt, Dinosaurier, das. Ethnologie ist auch da. Leider haben die für mich keinen Zusammenhang. Mhm. Sind da verschiedene Ausstellungen. Und ja, der Sinn erschließt mir sich mir nicht. So. Ich weiß, auch für so ein Nationalmuseum oder große Museen ist natürlich, heute schon mal drüber gesprochen, die Ausstellung der kleinste Teil eigentlich. Also Museum hat andere Aufgaben, die sind wichtig und die Ausstellung ist halt, um ein bisschen Publicity zu machen und sich auch zu refinanzieren, ganz klar. Aber es muss auch irgendwie ein Spaß dabei sein und ein edukativerisches Auftrag irgendwie, das einem nahe zu bringen. Warst du mal im Senckenberg-Museum in Frankfurt? Ich war öfter im Senckenberg, ja. Kannst du das in Relation setzen? Nee, es hat keine Relation. Naja, ich meine, wenn man an Senckenberg-Museum denkt, dann denkt man an die Dinosaurier. Mhm. Du hast jetzt auch gerade von Dinosauriern erzählt. Also muss da doch irgendwie eine Relation da sein. Ja, ich finde, das Senckenberg-Museum macht extrem viel und zeigt extrem viel. Und ist eins von denen, also nicht nur die Ausstellung im Vordergrund hat, sondern auch die Arbeit, die das Museum eigentlich macht, als Ausstellungsgegenstand nimmt. Mhm. Also es zeigt sehr viel von dem, wofür die da sind. Ja, so. Ist ein vollkommen anderes Ballgame. Okay. Kann ich dir irgendwie helfen? Können wir eine kurze Pause machen? Ja. Also, weil ich keine Lust habe, das zu schneiden. Dein Schluckauf ist vorbei. Ja. Wir haben auch eine geraucht zwischendurch. Das hilft. Und haben dabei nochmal das Museum rekapituliert und gefragt, warum wir das Aufnahmegerät nicht mitgenommen haben zum Rauchen. Hilf mir kurz. Naja, du hast geäußert, irgendwie, dass die einzelnen Ausstellungsbestandteile wenig Zusammenhang haben. Und dass dir oft so der rote Faden gefehlt hat durch dieses Museum. Hm. Und ich habe den Vergleich angestellt mit dem Theater. Du hast in so einem Betrieb immer verschiedene Abteilungen mit verschiedenen Spezialgebieten. Die Kostümbildner, der Regisseur und die Bühnentechniker. Und ähnlich ist es mit einem Museum. Und ich glaube, dass es bei Naturwissenschaftlern dann natürlich auch Spezialisten gibt. Wie soll es auch anders sein? Ja, also ich meine, der Dinosaurier-Spezialist hat nicht unbedingt viel gemein mit dem Rattenspezialist oder mit dem Steinspezialist. Und je nachdem, wessen Fachgebiet es ist, also ich glaube, es gibt dann immer so Fachgebietsleiter, die dann einfach bestimmte Themengebiete von einem Museum maßgeblich bestimmen, auch in der Ausstellung. Und dass dadurch auch begründet ist, dass man bei dem einen Themengebiet vielleicht nur sehr flache Informationen erhält, bei dem anderen Themengebiet sind dann die schriftlichen Informationen überwiegend. Und bei dem anderen Themengebiet, ein Beispiel waren die Dinosaurier, dominiert die reißerische Darstellung von Jagdszenen. Was natürlich in Summe dazu führt, dass das Gesamtbild nicht unbedingt homogen ist. Aber im Theater gibt es dafür doch den Regisseur und im Museum den Kurator, um das irgendwie in ein Bild zu bringen eigentlich. Theoretisch ja, aber der Kurator ist ja, sag ich mal so, das väterliche Oberhaupt. Der guckt, dass alles rund läuft, dass sich alle lieb haben. Das heißt aber nicht, dass der Kurator von den einzelnen Fachgebieten unbedingt in der Tiefe richtig viel Bescheid weiß. Also ich glaube, wie in einem Großgebiet, Großbetrieb auch, muss ein Kurator natürlich auch den Mitarbeitern, den Fachbereichsleitern, jetzt nenne ich es mal so, einfach auch eine gewisse Gestaltungsfreiraum geben und natürlich auch Vertrauen schenken, dass sie das dann schon so darstellen, wie es dem Besucher entgegenkommt. Stimme ich dir total zu. Bis auf den Punkt, dass so ein gewisses Grundgerüst an Story, egal ob es jetzt die Tiefe ist, die dargestellt wird, oder die Art und Weise, also das Printing von Sachen, eine gewisse Einheit hat. Also gleich ich immer mit so einem guten irgendwie im Chefentwickler, ja, der muss auch nicht oder soll nicht in jedem Code seine Finger drin haben, aber das Produkt muss eine gewisse gleiche Handschrift haben. Und Ziel ist es nicht, die zu verbessern, also am Punkt, sondern ein Mindset rüberzubringen. Ja, dieser Vergleich mit der Softwareentwicklung ist ganz schön. Weil wenn man eine Software entwickelt oder eine Anwendung oder auch nur irgendwie eine Homepage mit integrierten Anwendungen, dann gibt es am Ende oder in der Schlussphase der Entwicklung immer eine Testphase. Mhm. Ja, die Usability oder das User Interface oder wie auch immer man das nennen mag. Auf jeden Fall läuft es darauf hinaus, dass das verschiedene Leute und Kundengruppen und Anwendergruppen das Endprodukt benutzen und dann ihr Feedback geben und es dann daraufhin optimiert wird. Das ist vielleicht bei einem Staatsbetrieb oder bei einem Museumsbetrieb oder wie auch immer jetzt nicht unbedingt immer der Fall, dass das einfach endkundengerecht optimiert wird. Ja, ich will jetzt nicht zu lange darauf rumreiten, ja. Aber auch schon vorher, das Mindset der Teamführung muss halt irgendwie, was es war, sichtlich, dass das zu unterschiedlich ist. Mhm. Zu unterschiedliche Ansprüche oder zu unterschiedliche Zielverfolgung einfach. Ich will mal sagen, der Besuch lohnt sich aufgrund des Walfischgerippe. Und der Steine. Der Steine, wenn man auf Steine steht. Und vielleicht sieht es jemand mit anderen Interessen natürlich ganz anders. Ja, mit kleinen Kindern lohnt es sich wegen der Dinosaurier. Mhm. So. Was komplett anders war als zu dem, was wir hier überall erleben. Egal, ob wir in anderen Museen waren, also wo wir in anderen Museen waren oder was uns in Restaurants begegnet oder in Einkaufsläden begegnet oder sonst überall in diesem Land begegnet, ist, dass ein unheimliches Freundliches auf einen zukommen ist. Mhm. Es wird unaufdringlich Hilfe angeboten oder einem das Gefühl gegeben, man ist da. Mhm. Also egal, wo wir stehen und gehen, fällt es mir so auf, ist es da. Ja, also selbst wenn du nur durch die Stadt flanierst, da ist jemand von der örtlichen Security da, vom CCID, und du weißt genau, okay, im Zweifelsfall kannst du dich an jemanden mit so einer gelben Warnweste wenden und dem was fragen. Ja. Was mich hier absolut nicht nervt, sondern positiv rüberkommt. Weißt du, dieses Grat zwischen unaufdringlicher und einfach immer jemand da. So. Tüten einpacken beim egal was, you name it. In diesem Museum war auf Deutsch keine Sau. Niemand. Weder an Aufpasser. Ich hatte im ersten Raum ein bisschen Skrupel, Fotos zu machen, weil das kennt man ja von uns vom Museum. Fotos darf man nicht machen. So. Wir hatten das auch in dem Castle. Mhm. Da waren wir ja auch im Museum und da war es absolut nicht gestattet, Fotos zu machen. Mhm. Und da war auch in jedem Raum jemand da, der das überwacht hat. Ja, ich habe da einfach so eine gewisse Grundskrupel und habe die ersten Fotos so heimlich aus der Hüfte gemacht, weil ich Material mitbringen wollte, so, auch für dich, weil du konntest ja leider nicht dabei sein. Ja. Das war dann vollkommen weg, weil da ist einfach niemand. Später hatte ich Fragen und hätte einfach auch Leute angesprochen, um mich über die Ausstellungsstücke einfach Sachen nachzufragen. Es war einfach in diesem Riesenmuseum keiner da. So. Das ist sehr ungewöhnlich. Ja. Ich glaube, dass das dazu. Dann war ich, wenn du noch Fragen hast. Vorerst mal nicht, also weil ich weiß, du bist wiedergekommen, du hast es überlebt. Geht vielleicht zu negativ, ja. Nee, aber ich fände es jetzt im Nachgang mal spannend, irgendwie, was ich darüber sagen würde. Es ist jetzt aber müßig, darüber zu reden, weil ich war nicht dabei. Nee, ich bin morgen krank und dann kannst du nicht mehr kommen. Das wäre mal ein spannendes Experiment. Getrennt voneinander Museen betrachten, ja, und dann in Diskurs treten. Ich bin aus dem Museum rausgekommen und die Sonne schien. Ich wollte so ein bisschen durch die Stadt gehen, einfach die Stadt auf mich wirken lassen, das so ein bisschen nutzen, das Leihen unterwegs. Das ist einfach ein anderes Gefühl als Rosam. Wollte durch die Stadt laufen und brauchte immer so ein bisschen so ein Ziel. Und haben wir schon erzählt? Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Nee, hab dann Around Me angeworfen und hab mal nach Record Stores gesucht. Wie soll man mich jetzt? Okay, hab nach Record Stores gesucht, weil es naheliegend so das Erste ist, was mir einfällt. Es tauchen sehr viele in der Liste auf und hab das Erste angesteuert. Ja? Ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob wir es schon erzählt haben oder nicht. Aber keine Ahnung, erzähl mal. Irgendwie kommt es mir auch so vor. Aber das war doch nicht gestern. Das war vorgestern. Ja, das war vorgestern. Das hast du schon erzählt. Ja, gut. Oder hast du noch mal das Gleiche gemacht? Ja, warum haben wir denn das Museum nicht erzählt? Ja, weil es einen Tag später war. Nein, nein, das war nach dem Museum. Bist du sicher? Also merke, unser ursprüngliches Vorhaben, Ihnen täglich von unseren Tageserlebnissen zu erzählen, ist gar nicht so blöd, weil in der verwirrten Hirnrinde kommen wir uns irgendwie durcheinander. Naja, wir müssen halt auch was zu erzählen haben. Das muss man jetzt einfach mal gestehen und sagen, dass... Ich meine, dieses Negative, wir lagen krank zu Hause rum, haben Tee gesoffen, genau. Ist ja jetzt auch nicht so richtig spannend. Ja, es ist halt ein bisschen blöd gerade, aber ist so. Mm. Ich meine, ich habe ja dann, oder wir haben ja trotzdem was gemacht. Ich meine, heute ging's, kommen wir gleich zu heute, aber gut. Gut? Kommen wir jetzt gleich zu heute oder erstmal zu gut? Erstmal zu gut. Okay. Also ich lasse die Story weg. Around Me ist, davon habe ich nur noch nicht erzählt, das nee. Weiß ich, habe ich nie erzählt. Ich finde es einen ganz guten Plan. Ich brauche, wenn ich so rumlaufe in der Stadt, immer irgendein Ziel. Das hast du ja heute auch miterlebt, ja. Mhm. Ich frage immer, was ist denn jetzt der Plan? Mhm. So, kann nervig sein, aber ich brauche halt einen Plan. Mhm. So. Around Me finde ich da ganz cool, weil man kann so seine Interessen eingeben und dann kriegt man eine Liste und dann sucht man sich was aus und läuft da halt hin. So, mit dem iPhone ist das ja super, weil man sagt einfach irgendwie, okay, find Maps und dann zu Fuß und dann sagt er einem den Fußweg dahin. Da zählt dann immer an der nächsten Kreuzung, wann man denn jetzt rechts, links abbiegen muss. So kann man sich halt ein bisschen die Beine vertreten, sieht dabei die Stadt, das war ja so das Ziel, ja. Taucht ein bisschen auch in die Gebiete ein, wo man vielleicht so nicht hinlaufen würde. Und kommt dann irgendwann dort an, wo was einen interessiert, und hat dann so ein bisschen den Belohnungseffekt. Das erste Ziel, den gab es nicht. Der zweite macht jetzt was anderes. Der dritte, der hat dann existiert. Und da habe ich mich ein bisschen aufgehalten, ein bisschen Platten gesucht. Das haben wir ja dann heute noch, sind wir heute noch mal dran vorbei. Welcome back. Sagte der nette Mann. Ja, dem habe ich mich dann ein bisschen unterhalten, der mich auf seinen Kollegen verwiesen hat, weil er keine Ahnung hatte von dem, was ich so im Kopf haben suche. Ich sollte mal mit dem Knatschen aufhören, weil das hört man alles. Mhm. Ja, der hat mir da so die Techno- und House- und Trends-Abteilung angeguckt. Und wenn man wirklich Raritäten sucht von englischem, belgischem und vor allem im deutschen Techno, aus den Zeit frühen 90ern bis frühen 2000ern sollte man nach Cape Town kommen und Platten kaufen. Man findet Promopressungen, die nie released worden sind und Zeug, was man einfach nicht mehr findet bei uns. So. Regaleweise davon. So, da waren wir heute nochmal, haben ein bisschen was mitgenommen. Na, zwei Platten. Ich hab offen gesagt, mit viel mehr gerechnet. Also ich wollte mich da jetzt auch nicht stundenlang drin aufhalten. Ich denke mal, 20, 30 Platten können wir nach Hause fliegen. Es ist kein Problem, wenn du mich dann taglang einsperrst. Wenn es noch einen Regentag gibt, dann weiß ich, wo ich dich in den Kindergarten bringe. Mhm. So, was, wobei ich noch nichts erfahren habe, wirklich es gibt einen Kollegen da, der hier auch auflegt in Clubs und der ein bisschen in dieser südafrikanischen elektronischen Musikszene ist. Vielleicht war das der Kollege, der uns abkassiert hat. Das kann sein. Der war mir nur geradezu durch. Der war nicht so gut drauf halt gerade. Gut drauf war er, aber... Ja, aber nicht so frisch. Ja, nicht so frisch gerade. Aber cool war er. Ja, vielleicht am Montag mittags nicht so die richtige Zeit, um solche Gespräche anzufangen. Aber fand ich sympathisch. Total. Hey, Bro. Vielleicht kann man da noch mal irgendwann hin und den interviewen, weil das ist spannend. Hm? Ich habe mir eine Produktion angehört, die war jetzt nicht so, also kann ich nicht mitspielen. Aber die war auch sehr früh, also irgendwie 8 Jahre her oder so. Hm? Aber noch eine andere Musik. Ein anderer Strang halt, ja. Ach, da mal interviewen, was hier so geht und wo sich das so entwickelt, ist bestimmt sehr spannend, welche Labels es gibt. Und ja. So. Der Laden war aber sehr faszinierend. Also es war so ein, ich sag mal, so eine Art Vintage-Plattenladen. Und man ist in den Laden reingegangen und kam sofort in ein Regal rein. Und die waren vollgestellt mit, ich sag's jetzt mal, Datenträgern. Es gab CDs, Bücher, Zeitschriften, Vinyls, Videokassetten und alles so dicht gestellt, gestapelt, also dass man zwischen den Reihen maximal 50 cm Platz hatte. Also maximal. Mhm. Wenn der christliche Platten angehört hatte, habe ich mich mal im Rest des Ladens umgesehen und ich bin ja jetzt mehr so ein zierliches Persönchen. Und ich hatte in manchen Ecken dann schon wirklich Schwierigkeiten. Also so geradeaus konnte ich nicht durchgehen. Man musste sich dann so seitlich durchschlängeln. Und das von mir, also ich meine, ich bin jetzt wie gesagt irgendwie mehr so die halbe Portion, fand ich schon richtig spannend. Und das waren jetzt nur so die Hauptregale und Theken. Es gab auch noch dann unter diesen Regalen und Auslagen gab es dann auf dem Boden noch so die Krabbel. Mhm. Ja, die Krabbelgruppe. Und da gab es dann irgendwie Platten und so für 10 Rand. Also unter 1 Euro. Ja. Und das war aber schwierig, die durchzugucken. Also weil selbst ich mit meiner recht zierlichen Statur hatte dann Probleme, mich zwischen diese Reihen auf dem Boden zu hocken und dann diese Plattenstapel durchzugucken. Ich fand es sehr faszinierend. War es definitiv. Also zum Flair nochmal, es war so ein bisschen, ja, wie man von uns so Musikgarage-mäßig kennt, so Platten an- und Verkauf. Hatten auch da nichts Neues und alles halt Secondhand Ware. Ja. So. Was spannend war, also du hast dir die anderen Sachen angeguckt, ich habe mir jetzt nur die elektronische Sektion angeguckt. Was ich spannend fand, ist, dass, wie soll ich es ausdrücken, das war 80% war halt nicht das offizielle Zeug, sondern alles Promopressung etc. Also sogar handgeschnitztes Zeug war da. In der elektronischen Richtung mit Sicherheit die Hauptkategorien waren so Pop, Rock, Folk, Jazz, ja. African Music. Da immer sehr hübsch mit handgemalten Schildchen. Mhm. Zum Beispiel 80s Pop und dann von A bis Z. Und dann Rock'n'Pop von A bis Z oder Jazz oder African Music. Mit wunderschönen handgemalten Schildchen. Ja. Die dann mit Tesafilm an alte Plattencover gepinnt wurden. Also sehr liebevoll. Und in der Krabbelzone auf dem Fußboden, ja, waren halt so Dinge, die ich glaube einfach nicht mehr ins Regal passten. Das ist so ein Punkt, wo ich in mir scheiter ohne Ende. Ich behaupte für mich, kann Plattensammlungen in ihrer Anzahl relativ gut einschätzen. Und lieg bei Leuten, die Plattensammlungen haben, bei denen ich verkehre, immer ziemlich nah dran, wenn ich ein Regal sehe. Ich kann nicht einschätzen, wie viele Platten in diesem Laden, in diesem kleinen Laden sind. Einfach weil sie oben, unten, rechts, links, kreuz und quer, es ist unglaublich. Ja. Was haben wir heute gemacht? Heute haben wir beschlossen, dass das mit dem Kranksein noch nicht weitergeht und wir unbedingt mal aus dem Haus müssen. Deshalb waren wir da frühstücken. Frühstücken ist sehr wichtig. Und sind dann vom Frühstück aus, ja, ich sag mal, relativ ziellos durch die Stadt geirrt. Es war kühl, es war regnerisch, immer so intervallmäßig. Und wir sind halt einfach mal so durch die Stadt geschlendert und irgendwelche Shopping-Malls rein, aber wir hatten keinen Plan und kein Ziel und dementsprechend haltlos sind wir rumgestolpert. Shopping-Erlebnis hier. Also, naja, ich eröffne mal so, ich dachte ja, die Stadt ist gut zum Shoppen. Das mag sein, aber vielleicht sind wir jetzt auch nicht so die prädestinierten Shopping-Victims. Also, was uns in Deutschland schon schwerfällt, fällt uns in Südafrika nicht leichter. Stimmt. Ja, also, ich meine, wir sind jetzt beide nicht so die Personen, die losgehen und sagen, yay, Shopping und jetzt mal 8 Stunden durch die Malls. Geht gar nicht. Also schon nach einer Stunde durch die Malls irgendwie sind wir beide sehr erledigt und denken, nee. Ja, also außerdem sind wir beide nicht so konsum- oder markenorientiert, dass uns das irgendwie was gibt. So. Ja. Na, also, ich meine, der Mensch ändert sich ja nicht dadurch, dass er dann plötzlich in einem anderen Land ist oder auf einem anderen Kontinent. Ja, stimmt, es liegt sehr an uns. Was jetzt nicht schlimm ist. Ne? Mhm. Und was jetzt in Kapstadt, Innenstadt, in der City Bowl oder zum Beispiel auf der St. George's Mall ist, ist halt, irgendwie, es gibt rechts und links Geschäfte und es gibt sehr viele Stände und Buden mit südafrikanischen Schnitzereien und Tüchern und Kunst und hast du nicht gesehen, die für mich so ein bisschen halt einfach wie so touristischer Tinef erscheinen. Mhm. Und die ich deshalb per se irgendwie nicht haben will. Also zumal es auch so ist, dass ich jetzt nicht so die Frau bin, die dann sagt, yay, Dekoartikel. Nee, also... Ist klar. Aber auch an Klamotten, vielleicht war meine Erwartung zu hoch an mich, aber es liegt nicht an dieser Stadt, sondern... Ich glaube, hier kann man gut Klamotten shoppen, aber es liegt an mir. Hm. Dass ich überhaupt Sachen gefunden habe, wo so am Vorbeigehen, was ich stattgefunden habe, ist anders als Frankfurt, Köln, Düsseldorf. So. Das schreibe ich aber eher deiner entspannten Haltung zu. Mag sein. Ich finde es, glaube ich, ein bisschen gemischter und andere Styles mittendrin als gerade die Mode bei uns, wo alle Läden alles dasselbe haben. Ich war jetzt lang nicht mehr in wirklichen Shoppingstädten. Amsterdam zum Beispiel. Ja, mhm. So. Ich weiß nicht, wie das heutzutage wäre. Es ist sehr lang her. Also darf man gar nicht erwähnen, ja. Aber wo einfach shoppen für mich total einfach war. Einfach rein in die Stadt und in einer halben Stunde gefüllte Hüten und raus. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, weil ich persönlich so ein bisschen enttäuscht bin, weil ich würde gerne neue Sachen kaufen, also gerade Anziehsachen. Will es auch mal zur Abwechslung, ne? Aber finde nicht wirklich was. Mhm. Also, weiß nicht, ob wir in der falschen Läden-Gegend waren, aber es ist entweder zu low-price Abhängen-Sachen. Weißt du, was ich meine? Also ja, zu sehr, ich meine, diese reine Polyester-Schick ist halt auch nicht unseres. Genau, danke für dein eloquentes Füllen. Oder zu boutiquig. Ja, High-Class-Segment ist halt auch nicht unseres. Ich glaube, das Grundproblem ist aber eigentlich das, dass wir einfach im falschen Jahrzehnt sind. Wir sind beide so Kinder der 90er. Damit kämen wir modemäßig ganz zurecht. Mhm. Jetzt mit diesen, ich formuliere es mal am Beispiel der Hosen. Ja, die alle tendenziell zu eng und tendenziell zu kurz sind. Das ist einfach so außerhalb unseres Rasterschemas, dass wir da einfach vorbeigehen. Ja. Ja. Also, weil, also, ich möchte sowas nicht. Ich möchte bitte gemütliche Hosen haben, irgendwie die für alles taugen, aber ja, diese knatschengen Mädchenhosen von heutzutage, das ist nicht so mein Ding. Nee, die Zeit zeigt dir, dass auch unser Jahrzehnt wieder zurückkommt. Stimmt, das stimmt. Wir haben hier ganz spannende Entdeckungen gemacht, die sind zum Thema 90er. Haben wir brandneue Palladium-Boots gesehen, die also wirklich, glaube ich, jetzt schon, die hatten so Mitte der 90er in Zenit und waren Ende der 90er dann schon wieder so weg. Ja? Und die stehen hier brandneu irgendwie in den Flughafen-Shops. Ich habe auch schon drüber nachgedacht, mir nach 20 Jahren mal wieder mal ein paar Palladiums zu kaufen. Ja, so ein paar Monate, dann macht Sabotage wieder auf und dann ist alles gut. Ja, ja, also vielleicht liegt das Problem eher an uns. An dem Tag knallen Korken. Ja, aber worauf ich hinaus will, vielleicht liegt es eher an uns oder an unserem Modeverständnis, dass wir uns da nicht so, wow, yay, reinstürzen. Ja, gut, aber auch wenn man, wenn ich mir immer eigenes Modebewusstsein oder eigenen Stil zuschreibe, Sachen, die mir gefallen, passen meistens doch so die typischen Klischee, IT, New Economy, Nerd-Sachen. Also schwarzer Kapuzenpulli geht immer, ja, auf Stoffhose. Auch das ist schwer ohne Aufdruck oder zu kurz. Ja. Ja. Also man muss auch sagen, dass es mir auch heute im Bus aufgefallen. Wir standen heute im Bus und der Bus war voll besetzt, deshalb standen wir. Und irgendwann hielt der Bus und ganz viele Leute wollten aussteigen. Mhm. Und ich bin jetzt zarter 1,68, also jetzt nicht so richtig groß. Und die ganzen Leute, die an mir vorbeiströmten, dem Ausgang zu, die waren alle kleiner als ich. Also erlebe ich selten so. Fand ich ganz spannend, weil ich bin jetzt nicht so der Riese und habe alle überragt. Vielleicht hängt da auch so ein bisschen ein Größenproblem, ich weiß nicht. Ja, es war aber auch der Zwergenbus. Oh. Willkommen, also es. Also ja, ich hab anderes, mir fällt hier schon auf, dass es unheimlich viele größere Menschen gibt. Sogar Frauen, ja. Echt? Mhm. Habe ich eine ganz widersprüchliche. Echt? Ja. Das ist ja interessant. Dann werden wir morgen noch mal explizit drauf achten. Wir waren noch in diesen Birds-Frühstücken. Birds. Ja, das haben wir noch überhaupt nicht erzählt, oder? Nein, doch, nein, das haben wir erzählt. Wir waren in Birds frühstücken und da war ein Kellner, Supervisor, irgendwas. Und der stand am Tisch hinter dir. Am Tisch? Am Tisch. Und er war, also im Stehen, genauso groß wie du im Sitzen. Ohne Witz. Gut, der war jetzt auch sehr klein, aber ist mir aufgefallen. Mhm. Also auch grundsätzlich irgendwie, die Leute sind sehr viel kleiner und mir fällt auch auf, wie auch heute, als wir in dieser Bushaltestelle standen, irgendwie, dass viele Leute sich aufgrund deiner Größe angucken. Ja, ist so dieser eine Typ von der CCID an dir vorbeigegangen. Ja. Hello. Hello? Hello, Mr. Tree? Ich glaube, so generell sind die Leute schon ein Stückchen kleiner. Wir sind hier nicht in Zulu Nation, die einfach per se ein Stückchen größer sind. Ja, keine Ahnung, warum mir das so vorkommt, aber... Vielleicht haben nur einzelne Sonderexemplare gesehen, die noch größer waren als ich. Das ist halt irgendwie wert. Ich wollte noch irgendwie von heute weitermachen. Also heute waren wir ein bisschen, ich brauche irgendwas anderes zum Spielen in der Hand. Was nicht rumknatscht. Dankeschön. Bitteschön. Haben wir heute ein bisschen Slow gemacht, wir haben die Stadt angeguckt, müssen rumgucken, wollen nochmal shoppen, was nicht so war. Ja, man muss aber dazu sagen, wir sind jetzt mittlerweile beide ein bisschen angeschlagen. Ja, also du noch, ich gerade, genau, ich schon. Ja, wir sind heute Morgen aufgewacht davon, dass Hagel gegen das Fenster prasselte. Was bei einer Einfachverglasung besonders gut kommt, akustisch gesehen. Mhm. Und ja, so ging der Tag im Prinzip auch weiter. Ja, es war mal kurz trocken, ein bisschen sonnig, Regen, Regen, Regen, Regen. Und gut, wir haben uns dann gesagt, nee, also irgendwie einen Tag in der Bude hocken, das geht jetzt eben gar nicht mehr. Wir kriegen hier Depressionen. Weil wir was erleben, was von Land sehen, was von der Stadt sehen. Und da hängen wir krank bronchitisch zu Hause rum. Das ist nicht gut für die Seele. Weil das Wetter, wenn es regnet, sonst eigentlich im Urlaub überhaupt nichts macht, wenn wir nicht gerade krank sind. So, also die Kombination ist halt ungünstig. Die Gefahr immer so in unserem Hinterkopf mitschwebt, gehen wir jetzt durch den Regen und sind dann nochmal 2 Tage krank, was so der totale Amok wäre, auch hier den Hausfrieden komplett ins Kippen bringen würde. Oder lassen wir es einfach und treten heute nochmal kürzer, um dann morgen, wenn die Sonne scheint, wieder fit zu sein, auch ein bisschen Regen abzukönnen. Ja, aber das Ding ist, wir haben uns dann entschieden, also gegen einen weiteren Schonungstag in der Wohnung entschieden, weil uns das beide zu unsicher war. Aufgrund der gegenseitigen Stimmungslage hätten wir es, glaube ich, nicht verkraftet, noch einen Tag hier eingesperrt zu sein und Skip Bow zu spielen, was sehr schön ist. Aber irgendwann wäre das eskaliert. Ja, definitiv. Ja. Also ist einfach auch wieder mal lustig, menschliche Psyche. Wir haben hier eine wunderschöne Zeit, haben viel erlebt, werden noch viel erleben. Wir haben ja noch viel vor. Und hing jetzt hier 2 Tage fest, mehr oder weniger, obwohl ich ja auch noch draußen war, alleine. Aber das Gefühl ist einfach auch so, Was kommst du denn mit deinen eloquenten Worteinwürfen? Das heißt, ich soll jetzt was einwerfen, ja? Das Gefühl ist unzufriedenstellend. Ja. Definitiv, weil wir wollen was erleben, wir wollen was sehen, wir wollen was machen und sind hier gebunden aufgrund von körperlicher Schwäche. Das geht gar nicht. Ja. Und der Entdeckergeist wird da zum Revoluzzer getrieben. Ja. Und so waren wir heute draußen und haben dann aber entschieden, dann doch nochmal heute Nachmittag, als es wechselte viertelstündlich zwischen Sonnenschein und Hagelkörnern, die kurze Zeit liegen blieben auf dem Boden, doch nochmal ein Stündchen, anderthalb uns hier auszuruhen ein bisschen, um dann heute Abend nochmal loszuziehen. Das hat nicht so richtig geklappt, weil wir relativ lang auf den Bus gewartet haben. Fanden es dann beide sehr schön, im beheizten Bus zu sitzen. Fanden es auch total okay, dass der Bus dann so eine Runde fuhr. Und wir zweimal an Garden Station vorbeifuhren. Waren total happy, weil, wie gesagt, trocken, Bus beheizt, war super. Aber wir wissen jetzt auch, wo der Bus nach St. James noch hinfährt. Ja, das war eine total schöne Erfahrung, dass wir nochmal an unserem Haltepunkt St. James vorbeikamen, nicht ausstiegen, dann bei der Weiterfahrt bemerkten, hey, jetzt stehen hier plötzlich Taxis. Jede Menge. Die wir zwei Tage vorher schmerzlich vermisst haben. Aber so ist es halt im Leben. Ich weiß ja auch, ob die gerade alle ausgeflogen waren oder ob wir die einfach übersehen haben. Weil das ist ja so eine Haltebucht für Taxis gewesen. Wir haben die nicht übersehen. Wir sind da runterlaufen. Wir standen genau vor diesem Café, wo die Taxis standen. Und da war kein eines Taxi. Vielleicht hätte man Kaffee trinken sollen. Ich bin eh immer für einen Kaffee trinken. Ja, das mag sein. Aber glaub mir, ich bin da sehr aufmerksam. Da war kein Taxi. Okay, ich gebe dir noch ein Stückchen. Ja. Auf alle Fälle haben wir uns dann entschieden, einen Kaffee trinken zu gehen, haben das auch gemacht. Und just in dem Moment, wo wir einen... Es war kein Double-Choc-Kuchen, es war kein Triple-Choc-Kuchen, es war ein Multi-Choc-Kuchen. Also ein Kuchen, der so voll Schokolade war, dass man dafür keine Multiplizismen erfinden kann. Und in dem Moment kam ein Hagel hernieder, der die Welt quasi weiß färbte. Ja, kurze Zeit, also eine Viertelstunde bevor die Sonne wieder rauskam, war Kapstadt weiß. Komplett. Ja. Wir saßen dann sehr zufrieden in einem Café, haben multiple Schokolade gegessen und Kaffee getrunken, noch einen Kaffee getrunken. Und als die Sonne wieder rauskam, haben wir uns auf den Heimweg gemacht und haben auf dem Heimweg immer wieder mal so kleine Eisnester gefunden. Mhm. Die sie in Löwenzahn oder irgendwelchen Müll oder so verfangen hatten, irgendwie so kleine Eishäufchen. Ja, ein Beweisfoto habe ich gemacht. Leider nicht von dieser kompletten Einweisung. Das muss man uns jetzt glauben. Aber ich war in dem Moment zu voll Schokolade. Um von aufzustehen. Von dem Multi-Choc-Kuchen, ich habe noch nie so einen Kuchen gesehen, der so voll Schokolade ist. Naja, also, ich finde, wir sind gerade so ganz schön im Gespräch. Ja, und? Wir nehmen jetzt noch hier eine Kippe, du und ich. Mhm. Und nehmen das Gerät mit und machen einfach weiter. Mhm. Du willst es mir ja nicht, du hast mir ja nicht geglaubt. Aber ich sage mal, ein landestypisches Gericht ist ja nicht was die Torte. Chris behauptet nach wie vor steif und fest. Who's Chris? Peter Shaw behauptet nach wie vor steif und fest, dass Südafrika, die eine sehr lange Kuchentradition hat. Ja, was man auch sieht, was man auch sieht, wenn man in den Supermarkt hineinkommt, wo in jedem Supermarkt erstmal runde Torten stehen, meistens selbst gebacken, also von dieser Bäckerei. Es gibt überall diese kleinen Törtchen, Geschäfte mit kleinen Törtchen, in Supermärkten wie Spar, wie, wie heißt der oben? Checkers. Und Pick n Pay. Pick n Pay und Woolworths. Gibt es erstmal oder spätestens an der Brottheke runde Törtchen und Kuchen. Das liegt bestimmt daran, dass schon die Buschmänner mit Sahne experimentiert haben. Nein. Das liegt daran, das komme ich gleich zu, aber ich habe jetzt auch herausgefunden, dass anscheinend der traditionelle Kuchen der angebratene Käsekuchen ist. Wo hast du das denn herausgefunden? Allein deshalb, dass er so ziemlich überall angeboten wurde. Ich habe bisher nur eine Lokalität gesehen, wo der Käsekuchen angeboten wurde. Angebratener Käsekuchen. Was ist denn angebratener Käsekuchen? Du backst einen Käsekuchen und bratest ihn dann an. In der Pfanne oder was? Zum Beispiel. Und dazu gibt es eine Kugel Vanilleeis. Das gibt es sehr oft. Und ich werde morgen spätestens oder übermorgen diese Nachspeise zu mir nehmen. Ja. Und dann darüber berichten. Und das kommt natürlich nicht von den Buschmännern, die geschlagene Sahne irgendwie kannten, sondern von den Holländern. Anders als du meintest von den Engländern? Was meinst du? Nein. Also mir ist keine Nation bekannt, die für ihre Kuchen steht. Und Torten. Doch, die Holländer, die haben ganze Straßenzüge mit Tortengeschäften. Also ich glaube immer, das ist ein Fantasiegebilde von dir. Das ist so eine Art Wunschdenken. So eine Art Alice im Wunderland. Und du schwebst dann durch deine Kuchen-City. Yay. Von Sahnehäubchen zu Sahnehäubchen. Ja, ich mag eigentlich diese Sahnesachen gar nicht so. Ich stehe nicht so auf Torte. Aber was hier angeboten wird, was man in den berühmten Kuchen-Cities sieht, sind doch diese Sahnedinger. Ja, aber halt auch Käsekuchen. Und Käse und Kuchen ist nun absolut holländisch. Nein. Natürlich. Nur weil die Holländer für Gouda bekannt sind, sind sie doch lange nicht Käsekuchen-Nation. Aber schön wär's. Also wenn ich morgen dann meinen angebratenen Käsekuchen mit der Kugel Vanilleeis esse, werde ich den Waiter fragen. Gunnar. Zum Beispiel Gunnar, aber es gibt es auch überall anders, wo nicht Gunnar arbeitet. Ob das denn traditionell wäre? Traditionell kapstädterisch Kuchen. Käsekuchen. Käsekuchen. Also ich glaube ja immer noch, das ist Wunschdenken. Das ist wirklich so, hey, ich back mir mein Traumland, wo die Käsekuchen fliegen und dann auch noch angebraten werden oder frittiert. Geht bestimmt auch gut. So eine frittierte Käse-Sahnetorte. Ich mache mir ernsthaft Gedanken an deine mentale Gesundheit. Brauchst du nicht mehr. Es gibt nichts mehr zu reden. Nein, aber jetzt mal ernsthaft. Ja. Das ist doch nicht dein Ernst. Ich glaube, dass die Amerikaner schon ihre Käsesahne-Torte in Frittierfett versenken. Ja, das ist nicht auszuschließen, aber... Also wir haben uns ja jetzt auch im Vorfeld so ein bisschen belesen oder so. Aber ich habe noch nie gelesen, dass Südafrika Käsekuchen Nation ist. Wir fragen morgen. Und ich habe jetzt auch die letzten Tage schon mal den Reiseführer studiert und so. Seafood, okay. Clipfish, ja. Bier, Wein, okay. Aber doch kein Käsekuchen. Es tut mir leid. Du musst kurz den Alleinunterhalter spielen. Ich muss ganz kurz in den Pro holen. Ich habe noch nie verstanden, ich bin jetzt aber auch nicht so der Podcaster, der wie Chris, der sich 8 oder 6 Stunden lang Podcasts anhört, was dieses berühmte MS Pro-Pullen bedeutet. Ich kenne MS Pro, wie gesagt, ich bin jetzt nicht so der Podcast-Addikt, aber es scheint so ein Mem zu sein, das wirklich allgemeingültig ist und das man kennen sollte. Ich oute mich jetzt mal als jemand, der es nicht kennt. Ist in Ordnung. Nur ich weiß jetzt auch nicht mal, wie ich anfangen soll. Können wir nicht ein bisschen Fahrstuhlmusik spielen? Nee, nee, nee, nee, nee. James Love wäre jetzt passend. Apropos, im Plattenladen waren ganz viele Christmas-Platten und Jazz. Was ja manchmal dasselbe ist. Also zumindest, wenn man von klassischer Fahrstuhlmusik jetzt mal ausgeht. Weil ich glaube, James Last hat auch Christmas-Platten gemacht. Aber ich bin mir nicht so ganz hundertprozentig sicher, das ist nicht so ganz meine Spezialschiene. Schön, dass du wieder da bist. Ich habe richtig total Lust auf Pfirsichlikör. Kann ich nicht. Da gibt's Wein. Was hast du erzählt, damit ich einsteigen kann? Ach, ich habe so ein bisschen über James Last und Fahrstuhlmusik philosophiert. Und dass es ja eigentlich dasselbe ist. James Last und Fahrstuhlmusik, ja. Ja, und Christmas-Platten. Gut, also nach diesem Hagelschauer sind wir dann zurückgekommen. Haben uns ein bisschen ausgeruht, um dann noch was lecker essen zu gehen. Ja. In, weiß noch, wie das hieß? Miller's Thumb. Miller's Thumb. Im Kloofneck. Ja. 10B. Also nicht weit von der Clove Street. Kurzer Abstecher. 200 Meter. Mhm. Und beschreib das mal. Du kannst das viel schöner als ich. Es war, also allein schon das Entree war sehr amerikanisch herzlich. Die Tür war verschlossen, wurde uns aber direkt... Ja, das widerspricht sich in Kapstadt nicht direkt. Also, nur zur Erklärung, das war keine Ironie gerade von dir mit dem Herzlich. Nein. Nein, könnte so klingen. Nein, war es gar nicht. Die Tür war verschlossen, wir standen davor. Und dann wurde sie direkt aufgeschlossen von der sehr herzlichen Kellnerin, Alex. In einem ärmelfreien Shirt, die uns dann sehr eindringlich, sehr herzlich einlud, doch schnell einzutreten, weil es ja kalt wird. Ja. Ja, also wir waren voll bewaffnet irgendwie mit Schal und Wollpulli und Strumpfhose und allem, was man halt so hat, irgendwie in herbstlicher Hemisphäre. Wobei, wenn ich kurz einhaken darf, man sagen muss, wir haben diese Montur an, weil wir wirklich angeschlagen sind und das wirklich nicht wollen und gesund werden wollen und alles dafür tun, um schnell wieder Abenteuer zu erleben. Also ich habe diese Montur auch an, weil es einfach kalt ist. Du wirst langsam zum echten Kapstädter. Nein, also, nein, bis auf die Hagelschauer und bis auf die Windböen, die manchmal kommen und hart sind, ist es nicht unter 11 Grad. Nein, aber der echte Kapstädter, der trägt eine Winterjacke, eine Wollmütze, eine kurze Hose und Flipflops. Und sagt dann, hey, es ist scheiße kalt. Es ist so. Ja. Ja. Aber über diese Kälte in diesem furchtbaren Winter zu schimpfen, ist hier sehr Mode. Ja, was aber auch sehr deutlich an der Bauweise der hiesigen Gebäude liegen kann. Also, zum Beispiel in unserer Wohnung müssen wir nachts die Tür zur Toilette schließen, weil ansonsten herrscht zum Schlafzimmer bei geschlossener Tür ein derartiger Durchzug, dass die Türen in den Verschalungen derart wackeln und lärmen, dass man nicht schlafen kann. Ja, vielleicht auch noch mal ein bisschen Hintergrund erzählen. Also es ist so, dass Innenstadt oder City Bowl und rum um das Innenviertel hier ältere Bauweise ist, was sehr schön ist. Also von außen. Das ist halt so wie Frankfurter Altbau, irgendwie hohe Decken und Dielenböden und super. Aber von außen komplett anders. Also, von außen komplett anders, zweifelsohne. Ja, aber also speziell diese Dielenböden und so. Ja, und hohe Decken und vielleicht ein bisschen Stuck oder so. Super schuggy. Super schön. Außen der Stiel super schön. halt dementsprechend Fenster und innen und alles so ein bisschen wackelig. Für uns so, man möchte eigentlich direkt in den nächsten Baumarkt fahren, wenn man wüsste, wo einer ist, oder dass es diesen Baumarkt geben würde, wie wir ihn kennen. Auch nochmal eine Geschichte. Und eine Silikonspritze holen. Und zumindest mal die Fenster abzudichten. Erstmal mit dieser Silikonspritze überhaupt durch alles durchzugehen. Ja. Da juckt es ein als, sagen wir, verwöhnter deutscher Frankfurt-Bewohner. Schon in den Fingern. Extrem. Man merkt dann sehr schnell, wenn man sich mit dem Gedanken beschäftigt, damit ist es nicht getan. Nein. Ich glaube, das stört während der Sommermonate nicht, die sehr lang sind. Also Winter 3 Monate kann das schon mal nervig sein. Vor allen Dingen hier in dieser sehr schönen Wohnung, das muss man wirklich mal sagen. Die Wohnung ist wunderschön, da brauchen wir nicht drüber reden. Sie ist halt feucht. Und das ist das Problem. Das ist das Grundproblem, ist einfach die nicht vorhandene Isolierung. Das ist eine Einfachverglasung und die ist noch nicht mal dicht. Also in den Wintergarten regnet es rein und zwar massiv. Gut, was nicht an den Fenstern liegt, aber also die Wand von außen. Es liegt auch an den Fenstern. Es kommt durch die Wand und es kommt durch die Fenster. Davon abgesehen sind die einfach verglasten Fenster auch nicht dicht. Das kommt noch hinzu. Und bei einer Außentemperatur von 10 Grad ist es halt in der Wohnung 15 Grad. Was einfach so bei normaler Benutzung, sprich atmen und ab und zu mal duschen, zu einem extremen Feuchtigkeitsniederschlag in der Wohnung führt. Der kann nicht trocknen. Und deshalb ist die Wohnung halt immer feucht und klamm. Wäsche trocknet nicht, im Bad ist es scheißkalt und so weiter. Ja, jetzt achten wir aus einfach architektonisch begeisterten Gründen schon sehr auf die Wohnungen und Häuser, die so an der Straße stehen. Mhm. Und es ist so, dass man, wenn man in Kapstadt lebt, sich, glaube ich, entscheiden muss, will man in der hippen Gegend wohnen, die auch nah, fußläufig halt man alles in der Umgebung hat. Also gerade hier in Garns, ich wüsste nicht, welche Wünsche einem nicht erfüllt werden hier. Mhm. An natürlich Restaurants, ganz vorne weg. Einkaufen, Shopping, Verkehrsanbindung, Kinos, Theater, ist einfach alles fußläufig da. Ja. Definitiv. So, türkische Bäder, you name it. Mhm. Lebensqualität hier zu wohnen, glaube ich, ist unheimlich hoch von dem, wo man einfach hinlaufen kann. Ja, definitiv. Von dem, wo man drin lebt und dann in der einen Nebenstraße zu Clove und Long Street lärmtechnisch Wohnqualität sehr hoch. Definitiv. So. Ob man das halt will, also vom Surrounding her und halt die Bauart in Kauf nimmt oder ob man weiter außerhalb in diesem mehr moderneren Wohnblocks leben möchte, wo ich glaube, die Lebensqualität, also die Wohnqualität schon höher ist, aber man halt auch weiter weg von der Stadt ist. Mhm. Sanierung, habe ich gesehen, findet hier statt, auch massiv. Mhm. Mit einem anderen Fokus, als wir es kennen. Also, ich habe viele sanierte Häuser gesehen, die putzmäßig oder fassadenmäßig unheimlich aufgewertet waren. Die Fenster aber möglichst erhalten wurden, also neu lackiert, abgeschliffen etc., aber bitte das alte Fenster drin gelassen, zum Beispiel. Ja, ich glaube, dass halt mit den Armaturen etc. ähnlich ist. Was auf der einen Seite schön ist, weil es den Style erhält, also schöne englische zweiarmige Armaturen sind sehr schön anzugucken. Sind halt nicht besonders benutzerfreundlich für uns. Nee, also ich meine, ich muss ganz ehrlich auch mal sagen, das sind vielleicht Dinge, wo einem im Nachhinein auffällt, irgendwie, dass wir durch Europa extrem verwöhnt sind. Allein so eine Einhebel-Mischarmatur ist wirklich eine Segnung der Zivilisation. Sorry, wenn ich das jetzt mal so ausdrücke. Europa ist da leider das falsche Wort, Schatz. Also, ja, das mag sein. Ich die meisten europäischen Staaten sind da leider anders. Also, vor dem ganzen Osten mal zu schweigen. Mhm. Ja, aber okay, Großbritannien wird irgendwann nicht mehr dazugehören. Ja. Aber wo das einfach auch nicht normal ist. Ich weiß gar nicht, warum. Also wäre auch nochmal ein längeres Thema, wo du jetzt... Also ich kenne es ja jetzt nur von Hotels in Europa. Mhm. Und da ist einfach so eine Einhebel-Mischarmatur Standard. Wohnungen in Europa, muss ich zugeben, habe ich keine Ahnung. Ja. Wie das in Frankreich, Spanien oder wie auch immer ist. Aber ich finde, es spricht da schon sehr viel für eine Einhebel-Mischarmatur. Ja, also allein wenn ich mal so den Duschvorgang irgendwie hier überdenke, so, man muss erst mal heiß aufdrehen. Sehr lange. Bis was Heißes kommt. Mhm. Dann kann man langsam kalt dazu drehen. Ein bisschen angenehme Temperatur erreicht ist. Mhm. Ja. Dann wäre man als Europäer geneigt, wenn man eine Einhebel-Mischarmatur hätte, während man sich die Haare einschamponiert, das Wasser einfach abzustellen. So mache ich das zu Hause. Ja. Also ich mache das so. Mhm. Man tippt dann drauf und schamponiert sich die Haare aus ein und wenn man es ausspülen will und dann stellt man das Wasser wieder an. Das überlege ich mir hier sehr lange. Mhm. Und lasse es dann meistens, weil ich genau weiß, wenn ich dann heiß wieder andrehe, kommt entweder eiskalt, weil ich zu lange gebraucht habe zum Einschamponieren, oder es kommt sofort brühend heiß. Was auch unschön ist. Mhm. Also lässt man das Wasser laufen. Zumal, also wenn das Bad 15 Grad warm ist. Weil es in keinem Raum einen Heizkörper gibt. Ja. Was ist... Das ist jetzt eine sehr verweichlichte Art und Weise, die Dinge zu sehen, zu beschreiben. Das ist mir auch durchaus bewusst und ich schäme mich auch ein bisschen dafür. Nee, aber ich finde es gut, dass du das beschreibst und nicht ich, wo ich doch eigentlich der Verweichlichte bin. Ah, super. Insofern. Also es ist wieder die Mädchennummer, ja? Das ist total gut, weil sonst bin ich das Mädchen. Hm. Also gerade Lust, ein bisschen von diesem, also dieses Thema weiter zu besprechen, weil mich interessiert, was zu deiner Meinung Hat jetzt weniger mit hier zu tun oder so, sondern einfach... Du kannst mal fragen, dann entscheide ich, ob ich es okay finde oder nicht. Also was wir feststellen ist, dass einfach Wohnstandard hier ein komplett anderer ist. Mhm. Ich behaupte, der ist nicht hier anders, sondern in Deutschland anders. Mhm. Auch zu europäischen Nachbarstaaten. Krasser Unterschied. Okay, das kann ich nicht beurteilen. Mhm. Ja? Nee, nehmen wir an, für den Moment, was ist so. Mhm. Was ist deiner Meinung nach, dass wir diesen Standard haben? Ist es einfach eine, als Option eine Verwöhntheit oder ist es doch, weil wir so eine Heimwerkergesellschaft sind? Also nur mal zum Beispiel, hier gibt es ja diese Heimwerker-Shops nicht in Cape Town. Wir sind viel mit dem Bus rumgefahren, auch noch außerhalb gefahren. Mhm. Viel am Stadtrand gefahren. Es gibt diese üblichen Baumärkte nicht. Oder wir haben sie nicht gesehen. Gesehen, nicht als solche erkannt. Gut. In Deutschland hätten wir sie erkannt. Ja. Also spätestens bei einer Stadtrausfahrt am Anfang oder Ende des Industriegebiets findet ein Baumarkt statt. Ja. Was... Ich finde Baumarkt der falsche Begriff dafür. Es ist ein Heimwerkermarkt. Mhm. Alle, was wir als Baumarkt verstehen, sind Heimwerkermärkte. Mhm. In Großbritannien zum Beispiel, als dieses auch betitelt. Es ist ein Unterschied zwischen Baumarkt und Heimwerkermarkt. Ja. Also, wir haben keine wirklichen Baumärkte. Es sind Bauhöfe, die unterhalb unseres Horizonts stattfinden. Mhm. Du weißt gar nicht, wo sowas ist. Mhm. Also müsstest nachgucken. Ich kenne zwei, drei so, ja, aber ich müsste jetzt auch scharf nachdenken, wo ich hinfahren würde. Mhm. Das sind alles Heimwerkermärkte. Mhm. Wir haben eine ganz große Werbeindustrie für Heimwerkermärkte und eine ganz große Lobby. Mhm. Glaubst du es einfach, wir sehr doll auf Wohnstandard achten, weil wir so eine Heimwerkergesellschaft sind oder weil wir einfach aufgewachsen, weil weiß ich noch nicht mehr. Also ich glaube nicht, dass wir beide in das, was wir gerade schätzen und als Standard sehen, aufgewachsen sind. Mhm. Weder du noch ich. Mhm. Einfach so gewohnt sind. Oder warum achten wir so doll darauf? Also ich für meinen Teil kann sagen, dass es ganz deutlich eine familiäre Prägung ist. Also weil ich kenne es aus der Erzählung von meinem Vater. Der ist damals aufgewachsen im Haus ohne Heizung und auch noch mit Außentoilette. Ja, also da gab es das typische Plumpsklo und er hat Anfang der 60er dann damals mit meiner Mutter schon ein modernes Haus gebaut. Mit Badezimmer. Ja. Im Haus. Okay. Badezimmer im Haus und mit einer Zentralheizung. Und das war also damals, Anfang der 60er, für die ganze Familie ein Quantensprung. Weil damals noch die ganze Familie einfach in Haus ohne Zentralheizung wohnte und ohne Toilette im Haus. Und Anfang der 60er, ich glaube es war 61, wurde dann das neue Haus gebaut mit Zentralheizung und mit Badezimmern, sogar mehreren Badezimmern. Mhm. Ja, weil es wurde ein Trakt gebaut wie meine Eltern. Ja, so das Erdgeschoss und das Obergeschoss und das Untergeschoss war für meine Großeltern. Und beide hatten Badezimmer. Mhm. Also was damals schon der absolute Luxus war. Also meine Mutter hatte auch erzählt, dass sie in den 50ern bei Verwandten zu Besuch waren. Und damals war es so irgendwie, dass die als wohlhabend galten, weil die ein Badezimmer hatten. Ja. Gefliest. Mhm. Und das hat in meiner Familie war das so eine stetige Entwicklung. Okay. Ne? Also es fing an mit diesem Haus in den 60ern und dann wurde in den 90ern, Anfang der 90ern angebaut. Und weil man dann schon mal angebaut hat, hat man auch das Haus vom Alten, das Dach vom alten Haus neu gedeckt, irgendwie nach neuesten Standards gedämmt und neu gedeckt. Mhm. Und auch auf Fenster geachtet, auf Isolierverglasung und solche Dinge. Und also meine Eltern kannten es ja schon von früher her, dass einfach diese stetige Entwicklung eine erhebliche Erweiterung der Lebensqualität ist. Also weil das schon ein anderes Ding, ob man jetzt im Dezember ein paar Meter oder ein paar hundert Meter irgendwie über den Hof muss, um da aufs Plumpsklo zu gehen, oder ob man im geheizten Badezimmer die Toilette benutzen kann. Also, ja, bringt mich auf die nächste Theorie. Hm? Ich muss es mal so ausdrücken, dass wir Deutschen uns sehr über das Wohnen identifizieren und das auch sehr als übertrieben Aushängeschild nutzen. Ist das so? Das ist definitiv so. Also weil ich glaube, dass gerade die Nachkriegsgeneration irgendwie die erheblichen Verbesserungen in der Bauweise, in der Wohnqualität extrem zu schätzen wusste. Mhm. Und da auch ein bisschen, ich sag mal so, nicht locker gelassen hat. Wobei man sagt, irgendwie, dass die Skandinavier da noch wesentlich extremer sind. Okay. Also es wird behauptet, dass die Schweden oder auch die Dänen viel, viel mehr für ihr Zuhause ausgeben, auch was das Mobiliar anbetrifft, als alle anderen Nationen der Welt. Also, ich reflektiere mal mich so ein bisschen dabei, muss jetzt, wo du es so erwähnst, gestehen, ich bin, glaube ich, auch so, in diesem Sinne vielleicht typisch deutsch, dass ich nach außen schon gern sage, komm mal zu mir nach Haus, weil ich stolz bin auf das, wo ich wohne. Und das zeigt gerne. Ja. Ja, also schau an, wo ich wohne, dann weißt du, wer ich bin. Grob gesagt. Und natürlich, weißt du, also damit ein Stück weit Identifikation oder mich identifiziere und ein Stück weit zeigt von mir und stolz bin. Und das geht ja, und dann, also wenn wir bei Freunden sind, auch so. Also es ist sehr wichtig. Es ist sehr sowohl Prestige als auch Aushängeschild. Wie wohnt man? Mit was wohnt man? Es gewinnt an Wichtigkeit. Vor einigen Jahrzehnten war es noch so, irgendwie, dass der Deutsche hat einmal seine Wohnwand angeschafft. Und dann blieb die 30 Jahre im Wohnzimmer. Ja. Oder 40 oder 50. Ja. Oder wurde an die nachfolgende Generation weitervererbt. Und das wandelt sich halt. Ja, es ist sehr wichtig, jedenfalls in unserem Kreis, in dem wir uns bewegen, wie geil, ausgefallen oder cool oder anders was ist. Ja, nicht unbedingt. Also ich würde auch sagen, wir haben auch ganz normale Freunde, irgendwie, die zum Beispiel ihre Einrichtung, die sie seit Studententagen haben, was auch okay ist, weil es deren Lebensweise ist. Ja, was sie daraus, machen, weißt du so. Also machst du was mit deiner Wohnung und machst du da coole Sachen, ist das was du gerne zeigst. Verstehst du, worauf ich hier hinaus will? Es geht darum, dass Wohnen Ausdruck der Persönlichkeit ist? Ja, genau. Was ich mich frage, und ich gerne jemanden fragen würde, der hier wohnt, ist, ob das nicht komplett anders ist hier. Also ob du viel mehr rausgehst, dich draußen mit Leuten triffst. Mhm. Bei uns ist es ja so, du lädst jemanden ein. Mhm. Weißt du? Und da zeigst du deine Persönlichkeit. Mhm. Du zeigst dir nicht draußen. Mhm. Draußen bist du sehr zurückhaltend als Deutscher. Mhm. Sehr streamlined. Persönlichkeit zeigst du bei dir zu Hause, wenn du jemanden einlädst. Mhm. Zeigst du, was du trinkst, wo du wohnst, wie du Essen machst, was du gerne hast. Erzählst auch Persönliches. In der Alp erzählst du nichts Persönliches. Mhm. Mich würde wirklich interessieren, ob das hier, was sie reden, nicht anders ist. Ob du viel mehr rausgehst, um Menschen zu treffen und viel weniger dich zu Hause triffst als bei uns. Was vieles erklären würde, weißt du? Zurück auf die Büschbatterie. Obwohl das natürlich was sehr Persönliches Komfort ist. Aber das heißt im Endeffekt, wie viel zählt persönlicher Komfort für dich? Ich glaube, das ist auch sehr, sehr gesellschaftsschichtenabhängig. Mhm. Ja, also, weil in Südafrika und auch speziell in Kapstadt gibt es ja auch sehr viele reiche Leute. Ja. Die auch sehr repräsentative Häuser haben, mit allem Komfort. Mhm. Auch mit Dreifachverglasung, Mischbatterien und allem halt. Mischbatterien wissen wir nicht, aber nehmen wir an, ja. An die Gegend. Also Schul- und Dreifachverglasung schreit nach einer Mischbatterie im Bad. Definitiv. Ganz definitiv. Und ich glaube, dass diese Gesellschaftsschicht dann auch gerne Leute einlädt. Und sich natürlich aber auch zum klassischen Brei im Golfclub trifft oder wie auch immer. Und ich mutmaße mal, dass andere sich dann eher außerhalb der Wohnung treffen. Oder dass es dann halt auch nicht so wichtig ist. Ob derjenige dann irgendwie gewisse Wohnstandards hat oder nicht. Also ich finde es einfach interessant, wie so eine Gesellschaft tickt. Also wir haben ja in Deutschland diese es gibt ja diese Insel um Köln rum, mhm, die einfach innerhalb Deutschlands anders tickt. In Deutschland lädst du jemanden zu dir nach Hause ein, wenn du ihn magst. Ja. Wenn jemand als Freund in Betracht kommt, mhm, ja, Potenzial, Entschuldigung, Potenzial dazu hat, lädst ihn zu dir zu Hause ein, machst das zu essen, dich dann näher kennenzulernen, eventuell wird es ein Freund. Mhm. So. Es gibt diese Insel um Köln rum, wo du, wenn du jemanden zu dir nach Hause einlädst, der erstmal denkt, du bist schwul. Ja, das ist... Das ist ganz strange. Per se so eine sexuelle Avance ist. Genau. Mhm. Und ganz strange, und mit dir muss was nicht stimmen, weil du triffst dich nicht zu Hause, lädst jemanden ein, sondern in der Kneipe, und wenn du dich jahrelang kennst, ja, und es zufällig dazu kommt, bist du bei jemand anders zu Hause. Mhm. So. Und dann interessant, wie das, also wie so diese Geflogenheiten in anderen Ländern sind. Mhm. So. Mal gucken, ob wir irgendwie noch jemanden kennenlernen, also du einfach in so Gespräche kommen, um so Unterschiede einfach rauszustellen. Ja, also von dem, was ich gehört habe, ist es sehr üblich, sich mit Freunden zu grillen zu treffen. Mhm. Ja. Ja, und es gibt auch sehr viele öffentliche Grillspots. Grillspots? Whatever. Na, also so ähnlich wie in deutschen Parks. Da gibt es ja auch manchmal so Grillzonen. Mhm. Na, wo dann auch unter Umständen dann auch irgendwie so eine Feuerstellung, ein Eisengitter ist und du kommst da nie hin. Ja. Weil es immer heiß umkämpft ist. Na, und bevor du denkst, irgendwie, du könntest da hinkommen, ja, sind da zwei andere Leute. Ja. Zu denen dich Deutschland nie dazu gesellen würdest. Nein. Nein. Aber das gibt es halt in Südafrika auch. Ich meine, das haben wir ja auch schon gesehen, auch jetzt im Winter, wo eigentlich gar keine Saison ist. Na, dass jede Grünfläche dazu genutzt wird, mal einen Picknickkorb auszupacken und sich dahin zu pflanzen. Ja. Ob es jetzt der botanische Garten ist oder der Park irgendwie, im Zweifelsfall ist da immer jemand mit der Kühlbox und der Flasche Wein, der sich da niederlässt. Also, was ich auch nochmal, ich meine, wir haben darüber gesprochen, ich möchte es auch nochmal erwähnen, ist einfach diese Lockerheit von allem her, das im botanischen Garten, das muss man einfach mal erzählen, wirklich nochmal auf diesen einen Punkt, wie es ist. Das ist ein Garten, der abgeschlossen ist. Man zahlt alter Eintritt. Also es ist nicht einfach eine Grünanlage, sondern es ist eine Institution. Ich vergleich's eine gepflegte mal, Institution, ja? Vergleichst du mal mit dem Palmgarten in Frankfurt. Genau. Sehr, sehr vergleichbar. Mhm. Man hat ein Gate, man zahlt Eintritt, da rein. Es wird sehr viel Pflege betrieben. Nicht nur von den Pflanzen, die da ausgestellt werden und sind. Mhm. Sehr schön nochmal am Rande, also auch von den Grünflächen zwischendrin. Mhm. Man als architekturliebhabender Mensch weiß man, dass es nicht um das geht, was da ist, sondern um das Space Between. Mhm. Ja, so. Wo die sehr drauf geachtet haben, was sie hier, finde ich, sowieso sehr viel tun. Das komme ich wieder in tausend andere Abschweifungen. Ist, also auf den Space dazwischen wird sehr viel geachtet, auch beim Bauen. Finde ich. Auch in der Stadt sehr sichtbar, wo moderne Hochhäuser stehen, ja, in den letzten 20 Jahren entstanden, wo einfach planerischen Platz gelassen wird, der funktioniert. Hm. So. Ich komme zurück zu dem Garten, also die Grünflächen sehr gepflegt, sehr nahezu englischer Rasen. Auch in seiner Dichte, wo es einfach normal ist, sich seinen Wunschplatz zu suchen, überall drüber zu laufen und einfach mal die Picknickdecke aufzuschlagen und eine Stunde zu ratzen oder zu grillen oder zu tun, was man will. Mhm. Ja. Das ist sehr auffällig. Das ist einfach sehr locker und ich habe es vor ein paar Tagen so beschrieben, kein Mensch sagt dem anderen, was er zu tun hat oder zu lassen. Ja. Und jetzt mal wieder die Brücke zurückzuschlagen zum Palmgarten in Frankfurt. Mhm. Das wäre dort undenkbar. Bitte nicht den Wein ausspucken. Also, ja. Wie kriege ich denn die Rotweinflecken aus der Tischdecke? Ich wasche das, ist kein Problem. Es ist undenkbar, im Palmgarten in Frankfurt seine Kühlbox mitzunehmen, seine Picknickdecke auszubreiten, so die Freunde, die Familie drumherum zu versammeln und dann mal ganz gepflegt in den Grill aufzuschlagen und eine Flasche Wein niederzupicheln. Und die zweite und die dritte und die vierte auch noch. Ich hätte extrem Lust, das in Deutschland zu machen. Einfach auszuprobieren und gucken, wohin es führt, weil du weißt doch, wohin es führt. Nein, ich glaube mittlerweile, ich habe es mit vielen anderen schon bewiesen, dass einfach diese generelle, das macht man nicht, ja? Dazu führt, dass es gar keine Kontrolle mehr gibt, sondern dass die einfach Menschen vollkommen nicht mehr wissen, was sie sagen sollen, wenn das jemand macht. Also hilflos sind. Also ich weiß jetzt nicht, ob im Palmgarten bitte nicht Grillenschilder hängen. Bestimmt. Ja, aber ich weiß, ich habe ja vor ein paar Jahren irgendwie eine Weiterbildung im Frankfurter Bahnhofsviertel gemacht. Und da bin ich in der... Das musst du dazu sagen, wenn du das Frankfurter Bahnhofsviertel erwähnst, sonst wird das komisch. Ach so, ja, nee, ich hab so einen SAP-Schein gemacht. Mhm. Als ob es das jetzt besser machen würde. Danke. So, kurze Unterbrechung, weil ich musste den Akku wechseln. Bahnhofsviertel, du hast eine Ausbildung SAP gemacht. Mhm. Eine Fortbildung, ja. Da warst du hängen geblieben. Ich weiß nicht, was davon noch drauf ist, deshalb fange ich den Satz nochmal an. Okay, kein Thema. Auf alle Fälle bin ich da dann in der Mittagspause bei schönem Wetter dann manchmal ans Mainufer gegangen, um dort mein Sandwich zu essen. Ja. Und da war das akkurat ausgeschildert. entweder Rasenfläche nicht betreten. Da war dann gerne auch nochmal so ein Mini-Zäunchen oder zumindest so eine Stolperfalle irgendwie installiert, wo man dann auf keinen Fall auf die Grünfläche durfte. Und war separat ausgeschildert, okay, hier dürfen sie. Eventuell sogar Hunde, da bin ich mir nicht mehr so ganz sicher. Mhm. Aber es war ganz, ganz stark reglementiert, wo man darf und wo man nicht darf. Ja. Das fällt wirklich einem auf. Hier gibt es Schilder, was ich des Öfteren sehe, weil ich einfach, ich glaube, einfach darauf achte. Oftmals keine Hunde. Mhm. Jetzt nicht im Park, überhaupt nicht, aber vor Eingängen. Ja. So. Nicht so oft wie in Deutschland. Aber das fällt auf, weil es einfach weniger Regularien gibt. Oftmals, wenn ein Schild da ist, dann keine Hunde. Von den Ausschilderungen und von den, sagen wir mal, statischen Regulierungen einerseits, von den Menschen, wie sie untereinander agieren, andererseits, finde ich es einfach sehr bemerkenswert und auffallend, dass, wie gesagt, keiner dem anderen sagt, was er zu tun oder zu verlassen hat. So ist zum Beispiel, klar gibt es Parkkontrollen, die sind ähnlich wie bei uns, haben auch so komische angefertigte Geräte, mit denen sie ihr Parknöllchen ausstellen. Das ist gleich bei uns, dass sie Fotos von den parkenden Autos machen, habe ich gesehen. Mhm. Ja, so. Im Straßenverkehr erlebe ich es selten, dass jemand hupt, um den anderen zurechtzuweisen, dass er jetzt zu fahren hat, weil es grün ist. Mhm. Als ein Beispiel. Und das zieht sich durch. Weißt du, es ist. Ja, keiner sagt irgendwie, was der andere tun oder das verlassen hat. Mhm. Es ist sehr relaxed, sehr easy peasy, wie du sagen würdest. Mhm. Mhm. Ja, also wir haben auch schon öfter gesehen, vor irgendwelchen öffentlichen Gebäuden oder so, ist eine sogenannte Wheel Clamping Zone. Das heißt, wenn man da länger steht als gewünscht, dann gibt es eine Parkkralle. Ich habe noch nie ein Auto mit Parkkralle gesehen. Nee, aber ich habe sehr viele Verkehrskontrolleure gesehen. Ja, also mehr als in Frankfurt im Startbild. Die Verkehrskontrolleure gibt es sehr oft. Aber ich habe manchmal den Eindruck, die sind auch so ein bisschen Hilfestellung. So, weil die Leute gehen dann zu den Verkehrskontrollen, reden mit denen, fragen, hey, ist das okay oder nicht? Oder wo soll ich denn hin? Oder wie auch immer. Die sind auch so ein bisschen Wegweiser. A, das. B, sind überhaupt, also das können wir jetzt nach den Tagen sagen, oder überhaupt steif und fest sind alle, egal, ob es deren Job ist oder nicht, hilfsbereit. Mhm. Auf so eine total für mich angenehme Art und Weise. Ich will das jetzt nicht eher als in Klee loben, aber ich finde das null aufdringlich. Nicht, wenn du dich bewegst von A nach B sichtbar, aber du weißt, du drehst dich um und sie sind immer da. Immer jemand, den du fragen kannst, der dir da noch Auskunft gibt. Also grundsätzlich sind die Leute zugänglicher. Also wir haben es schon mehrfach erlebt an Busstationen oder so. Ja. Und dass die Bustür geschlossen war und der Bus hatte schon den ersten Gang eingelegt und wartete auf Abfahrt. Mhm. Dann kam noch irgendein verirrter Fahrgast und sagte, hey, bitte, bitte, lass mich rein. Und er wurde immer reingelassen. Ja, und Häschen gemacht, einen Meter vorgefahren, wieder zurückgefahren, reingelassen. Also, ja. Mhm. Was mich gerade noch auf die Geschichte bringt, die wir erzählen sollten zu den Bushaltestationen. Hast du dazu noch Lust? Ja, hau rein. Rauchen gehen oder nicht? Wenn es nötig ist für die Story. Ähm, Nimm du mal, ich nehme das. Lass mich mal kurz zu, ich kann dann nachher nach wieder lüften. Also falls unsere Gastgeberin das hört, ich hoffe, es ist okay, dass wir in diesem, wie uns gesagt wurde, im Wintergarten rauchen. Banda hat gesagt, es ist okay. Ja. Beziehungsweise er hat gesagt, es wäre wenn wir uns daran halten könnten, wir alle anderen Gästen, dann wäre das sehr schön. Ja. Und natürlich halten wir uns daran. Ja. So. Selbstverständlich. Ja. Was ich noch mal auf Tape haben wollte, ist die Bushaltestelle. Ich weiß, wie viel wir davon schon erzählt haben. Es gibt halt das Bus- Ein- und Auscheck-System und es gibt diese Stations. Richtig. Richtig. Magst du es noch näher erläutern? Oder? Eine Bushaltestelle ist halt Bushaltestelle, wie wir es auch kennen. Der Bus kommt, wir steigen ein. Und dann muss man sich im Bus einchecken. Wenn man an der Bushaltestelle wieder auscheckt, muss man sich im Bus auschecken. Mhm. Dann gibt es ja jeweils getrennte Monitore, wo man die Karte dran hält. Und da wird dann auch jeweils kurz auf dem Monitor zum Ein- oder Auschecken angezeigt, wie viele Punkte man verbraucht hat von der Karte und wie die Balance ist. Wenn man schnell genug guckt. Bei den Stations ist es so, dass man sich nicht im Bus ein- oder auscheckt, sondern am... Es tut mir voll leid. Was machst du denn? Ich muss kaputt. Sondern am jeweiligen Aus- oder Eingang von der Station. Also nicht im Fahrzeug selbst, sondern man steigt dann an der Station aus und geht entweder raus und checkt sich aus oder man steigt um und checkt sich dann an der nächsten Station oder an der nächsten Bushaltestelle aus. So weit, so einfach. Wenn man das nicht gebacken kriegt, dann gibt es irgendwie Strafpunkte. Auch kein Problem. Also weil die Strafpunkte sind, ich glaube, 24 oder 25 Punkte. Das ist im Gegenwert so unter 2 Euro. Also durchaus machbar. Ein bisschen blöd für mich ist, dass jedes Mal, wenn wir in diesen Wintergarten gehen, dass der Chris dann plötzlich Pipi muss und wegrennt. Und ich muss den Alleinunterhalter machen, was ich ein bisschen unfair finde. Wie schön, dass du wieder da bist. Es tut mir voll leid, aber ich muss gleich mal Pipi. Immer wenn wir hier rausgehen. Ja, es ist die Kälte, ich bin ein alter Mann. Okay. Ich habe es jetzt erklärt, nochmal mit den Stations, mit den Bushaltestellen. Vielen Dank. Gerne. Was ich an diese Stations einfach erwähnenswert finde, sind diese abgesägten Besenstiele. Das ist wunderschön. Das haben wir noch gar nicht erwähnt, glaube ich. Nee, überhaupt nicht. Ist es so, dass... Hast du das mit den Türen erwähnt? Noch gar nicht. Also... In den Stations ist es so, dass... Oh, ich muss mal kurz 2 Tacken nach unten, weil ich übersteuere. So. In den Stations ist es so, dass... Wenn die Bustür aufgeht, auch die Schiebetür in den Stations parallel aufgeht. Also ungefähr so wie... nee, kann ich nicht vergleichen. Also der Bus fährt an... Und der Bus fährt an und es gibt halt die Tür von der Station und die Tür vom Bus und beide gehen zeitgleich auf. Also falls jemand mal am Frankfurter Flughafen war und damit dieser Bahn gefahren ist, dann ist es vergleichbar, weil dann geht einmal die Tür von der Bahn selbst auf und dann die Tür zu der Station von der Bahn. Ein vergleichbares System. Vielen Dank, ich bin Dream Team. Ja, jetzt ist es so, dass die Stations ein Problem haben, ein technisches, offensichtlich an mehreren sieht. Und die Schwachstelle ist eben diese Tür von der Station. Die funktioniert bei vielen Stations nicht mehr. Hat irgendwie ein Hau die Elektronik. Entweder sie geht gar nicht mehr auf, man muss sie mit der Hand aufschieben, was wir schon hatten. Ja. Oder sie geht nicht mehr zu oder überhaupt die Elektronik auf zu ist kaputt und es wird auf Handbetrieb umgestellt, wobei der Handbetrieb nicht vorgesehen ist. Der würde vergessen. Ja, nicht so ohne weiteres, weil der Schlüssel zu diesen eigentlich automatischen Schiebetüren ist halt am oberen Ende der Schiebetür. Na, Moment, also der Handbetrieb an sich, die manuelle Bedienung ist nicht vorgesehen. Okay. So, es gibt kein manuelles Aufzu, jetzt Automatik weg, sondern Handbetrieb, sondern gibt's nicht. Dieser Schlüssel oben ist ja ein generelles On-Off. Mhm. So, diese Tür soll nicht mehr automatisch auf und zu gehen, sondern sie ist jetzt zu und ausgeschaltet. Der dafür genutzt wird, die Tür, die ständig im Auf sind, zuzumachen und dann mit dem Schlüssel auf Off zu schalten, dass sie zu bleibt. Und wenn ein Bus kommt, den Schlüssel wieder umzudrehen, dass sie wieder halt in ihrem Zustand im Auf geht. Also die Realität sieht so aus, dass an den Stations dann immer ein Mensch dasteht und dann manuell diesen Schlüssel umdrehen muss, um die Tür entweder auf- oder zuzumachen. Mhm. Aufmachen funktioniert nur manchmal. Es gibt auch manchmal zwei Personen, die dann die zwei Hälften der Tür, die eigentlich automatisch funktionieren sollte, auseinanderziehen. Weil diese Schlüssel ungefähr auf 2,50 Meter Höhe hängen, und die wenigsten Menschen, die nötige Größe haben oder Länge, um diese Schlüssel manuell einfach umzudrehen, haben sich eigentlich die meisten der Station-Mitarbeiter in ein Hilfsmittel gebastelt, um diese Schlüssel umzudrehen. Ja. Sehr beliebt ist so eine Papier- oder Papprolle mit einer Einkerbung drin, wo dann der Schlüssel reinpasst, die sie dann nach oben strecken, um den Schlüssel umzudrehen. Wir haben auch schon eingekerbte Holzstäbe gesehen. Mhm. Am Anfang dachten wir, dass diese Mitarbeiter Security-Mitarbeiter wären, die einen Schlagstock hätten. Dem ist nicht so. Nee. Die haben sich ein Werkzeug gebastelt, um diesen Schlüssel umzudrehen. Was total sympathisch ist. So. Nee, die können ja nicht anders. Also wir haben auch schon sportliche Mitarbeiter erlebt, die sich dann irgendwie in so eine Art, ja, akrobatischen Movement auf so einer Anlehnreling irgendwie abstützen und dann da hochkrabbeln. Ja. Kommen wir rein. Ja. Oh, ist hier schön warm. Wobei auch nochmal zu erwähnen ist. Also diese Stations sind komplett auf Automatikbetrieb ausgelegt. Ich stopp kurz, weil ich muss hier drunter regeln. Mhm. Sind komplett auf Automatikbetrieb ausgelegt, wie man es kennt von den Münchner Verkehrsbetrieben. Also du steckst dich am Anfang ein, wenn du die Station betrittst, bist dann drin und kannst mit dem Bus fahren, checkst dich am Ende wieder aus. In jeder Station, auch wenn sie klein ist, gibt es Personal. Was schon mal, finde ich, strange, also anders ist, als wie wir es kennen. Die meistens dann die Zeit nutzen, neben ihrer Präsenz zeigen, einfach anzusagen, welcher Bus kommt. Ja. Was auch nötig ist, weil man sieht die Busnummer nicht. Also zumindest nicht, wenn man in der Station steht. Ja. Steht an der Bus schon, an der Station angedockt ist quasi. Weil die Busnummern, die stehen nur frontal am oberen Ende des Busses, an den Seiten des Busses sind sie nicht angeschrieben. Mhm. was dazu führt, dass wenn der Bus schon steht und man kommt dazu, sieht man nicht, welcher Bus da gerade steht. Ja, also das Personal ist da, um einfach zu wissen, welcher Bus kommt. B, wie ich es vorhin öfter erwähnte, angenehme Ansprechpartner zu sein. Mhm. Und ich glaube, der dritte Aspekt ist, so ein bisschen Sicherheit zu geben. Mhm. Mir jedenfalls gibt es ein gutes Gefühl. Ja, man kann die immer ansprechen. Immer jemand da, der sich auskennt. Ich glaube, das mit den Türen und die Steuerung der Türen haben sie dann halt mit übernommen. Oder umgekehrt. Nee, weil es gibt ja auch Stationen, wo sie noch funktionieren. Ja, noch. Hm. Ja. Okay, mein Schatz. Wollen wir es für heute belassen? Ja. Machen wir. Ich bin mal gespannt, was morgen passiert. Ja, ich glaube, das haben wir auch gut aufgeholt. Ja, es war die letzten Tage ja ein bisschen dürftig, aber jetzt geht's vorwärts. Ja. Ich hoffe, dass unsere Hörer jetzt wieder... Wie ist das Wort? Ich weiß nicht. Versöhnt sind? Wir werden sehen. Darf ich noch eine technische Sache sagen? Ja, bitte. Ich habe uns vor dem Urlaub ein neues Akkuset besorgt, weil unsere alten Akkus, deine und meine, die wir aus den Haushalten zusammengeschmissen haben, mindestens... Na, die waren noch aus den 90ern. Naja, gut. ihr zeitliches komplett gesegnet hatten und ich sowieso neue Akkus kaufen musste und der Meinung bin, weil wir so die Lebensphilosophie seit einigen Jahren vertreten, das, was wir uns anschaffen, ist richtig. Ansonsten schaffen wir es uns nicht an. Das gilt für Akkuschrauber über Computer bis hin zur Waschmaschine. Waschmaschinen und Akkus und so Lebensmittel. Halt. Hm? So. Lieber weniger, aber dafür richtig. Ich habe dann, was viele nicht wundern wird, Sanyo, wie heißt die? Eneloop gekauft und 8 normale weiße, die 1900er und auch die schwarzen 27er in Packen gekauft, was auch im Aufnahmegerät ist, weil das einfach mehr Strom braucht. Und erstaunlicherweise ist der erste Akku in dieser Aufnahme aufgebraucht gewesen. Was ich vor Wochen erwartet hätte. Schwarze Innenloops absolut empfehlenswert für so Tätigkeiten. Merci. Bis morgen. Bis morgen. Gute Nacht.